Ja, wo bleiben Sie denn? Wollen wir schon mal über irgendwas reden? Jetzt schon? Ich weiß nicht, ich nehme erst 20 Minuten auf. Ich kann schon mal sagen, ich habe nicht viel beizutragen, weil ich hatte mich ausschließlich beschäftigt mit Batman Arkham Asylum. Mit der Asylum. Ja, aber das können wir doch trotzdem gerne drüber reden. Es also, ist gut. Also du kannst ja drüber reden, das schneiden wir dann raus. Nein, redet über Spiele. Ich komme auch gleich dazu. Ich mag Spiele. Unser Chefredakteur meint, wir sollen schon mal anfangen. Ja, macht ruhig. Ja, ich mache hier jetzt nur ein bisschen noch Zeug. Ich habe ja auch gehört, es ist jetzt auf dem Mac App Store draußen. Deswegen ist Arkham Asylum total aktuell. Oh, stimmt. Also für all die Mac-User da draußen, höret, was der Kova zu sagen hat. Ich habe mir das noch gar nicht zurechtgelegt, aber also im Zuge des Releases von Arkham City hatte ich mir jetzt natürlich, wo alle gesagt haben, oh, Arkham City ist voll mordsmäßig geil, Arkham Asylum doch nochmal zugezogen und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert. Also es ist teilweise also krass, was das Spiel so mit dir macht. Irgendwie so, da gibt es die derbsten Gehirnfick-Momente und die so also irgendwie Assassin's Creed-mäßigen Momente, wozu ich jetzt sagen muss, Assassin's Creed ist bei mir eine gewisse Qualitätsleiste, die von anderen Spielen erstmal eingeholt werden muss. Was erzähle ich denn da überhaupt? Egal. Auf jeden Fall ist das sehr schön und die es gespielt haben, wissen gewiss, ich war letztens erst bei dem dritten Scarecrow-Moment und ich dachte wirklich, oh mein Gott, was geht ab? Also ich finde, jetzt, es kam ja 2009 raus, das Spiel. Ich glaube, die Zeit, wo wir mit den Spoilern zurückhalten, ist überschritten, würde ich mal behaupten. Ja, Mac-User, bitte weghören. Okay, dann höre ich auch weg. Ich habe es noch nicht gespielt. Ach so, möchtest du denn spielen? Ja, aber ihr könnt trotzdem spoilern, okay. Bis ich mal spiele, glaube ich, sind schon ein paar Jahrzehnte. Der dritte Scarecrow-Moment war das mit, wo die Eltern von Bruce Wayne in der Leichenhalle liegen, also wo er denkt. Das? Der dritte ist der, wo das so aussieht, als würde das Spiel abkacken und von vorne anfangen. Jo, das war auch so dieser größte What the fuck Moment für mich beim Spielen. Ich dachte echt, meine Xbox ist da geschrottet gerade. Ja. Also das war wirklich böse. Aber geil. Es hat mich so ein bisschen an, wie hieß das nochmal auf dem GameCube erinnert? Eternal Darkness. Eternal Darkness, genau. Was einmal kurz gefaked hat, dass dein Memory Stick im Arsch ist und so. Das hat mich daran erinnert, aber später ist es sehr witzig. Irgendwie, du wirst von einem Joker erschossen und dann kommt so dieser typische Hilfesatz, wenn du gestorben bist, nutze den mittleren Stick, Bruce, um den Schüssen von dem Joker auszuweichen. Ja, also ich fand, Arkham Asylum fand ich auch, habe ich auch jetzt beim Arkham City Review geschrieben, war für mich 2009 wirklich das Spiel des Jahres. Leider hatte ich es nur geliehen, shame on me. Lustigerweise habe ich es mir jetzt aber vor 2 Monaten, glaube ich, gekauft jetzt wieder extra nochmal, um nochmal ein bisschen den Kampfstil noch wieder einzubringen. Und es hat nichts verloren und Arkham City jetzt als Nachfolger sogar noch ein bisschen besser, muss ich sagen, echt. Ja. Es ist ja schon so, dass ich mir jetzt bei dem Spiel immer gewünscht hätte, boah, wäre das cool, wäre das nicht nur auf diese doch relativ enge Anstalt oder Insel, besser gesagt, beschränkt, sondern auf eine ganze Stadt und Arkham City. Das ist wohl wahr. Also ich hatte bei Ankündigung von Arkham City aber erstmal so ein bisschen diesen Open World Gedanken. Ja, man denkt halt gleich so ein düsteres GTA, wo man dann mit dem Batmobile rumfahren muss und so. Ja, aber es war ganz anders. Oder das ist auch eigentlich das neue Spider-Man-Spiel. Oder auch Far Cry 2 oder Brutal Legend kam mir da als Negativbeispiel in den Sinn, wo das Ganze nicht ganz so gefruchtet hatte, meiner Meinung nach, beziehungsweise ich relativ schnell die Lust an dem Spiel dann verloren hatte. Mhm. Bei Arkham City war das gar nicht so. Was dann noch so Nebenmissionen aufgefahren wird, ist schon eine geile Sache. Wie ich auch geschrieben hatte jetzt, die ganzen Nebenbösewichte, die da noch eine Rolle spielen. Die geben sich ja wirklich die Klinke in die Hand. Das ist. Ich glaube, mein Chefredakteur will mir sagen, dass er unzufrieden ist mit unserem. Nein, ist voll gut. Ich will auch Batman spielen. Ich habe beide geholt. Du hast sie beide geholt. Und beziehungsweise von Arkham City eine Presseversion, aber von einem Arkham Asylum, das habe ich mir irgendwann mal gekauft vor 3000 Jahren. Die Presseversion will ich noch bestimmt verkaufen. Oh nein, ich glaube, da ist das Land unter. Da ist ihm die Promo im Halse stecken. Zu meiner Überraschung ist bei der Promo auch der Catman. Ganz üble Bilder, Mann, ganz üble Bilder. Miau. Das ist eine Promo-Edition. Ja, das meinte ich. Das ist Batwoman und Catwoman. Batwoman. Ja, ich weiß. Also der Catwoman, die ist auf jeden Fall dabei. Ja. Ja, du kennst dich einfach nicht aus. Ich habe ja aber schon gehört, das soll richtig geil sein, das Arkham City. Ist es auch. Oh. Ich würde fast sogar behaupten, das ist jetzt. Was soll das heißen, Koffer? Ich sage nur Miau. Hast du schon City gespielt oder bist du bei Asylum? Er ist noch bei Asylum. Ich bin bei Asylum, genau. Ach so. Ja. Ich bin sogar, glaube ich, erst, wenn die Completion korrekt ist, erst bei 42% bei Asylum. Ja, das ist natürlich viel mit den Riddler-Challenges oder mit den Riddler-Trophäen da. 100% habe ich jetzt auch beim Arkham City noch nicht geschafft. Obwohl ich schon alle Riddler-Trophäen habe, das auch noch hinzukommt. Das ist eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich all solche Sammeldinger geholt habe. Und das waren, glaube ich, 400 Stück oder so davon, die da in der Welt verteilt sind. Dann nochmal 40 für Catwoman. Ich hab sie alle. Ist das nicht so? Ich habe das in Twitter irgendwie aufgeschnappt, dass wenn man das die Solo-Story nur alleine gespielt, auch nicht mal bei 50% irgendwie ist, oder? Kann gut sein. Also ich hatte jetzt, wo ich mit der Hauptgeschichte zugange war, auch sämtliche Nebenmissionen nebenbei noch gemacht. Abgesehen die von Riddler, die habe ich erst nach dem Spiel gemacht, nach dem Hauptspiel. Aber so habe ich wirklich sämtliche Sachen, das waren auch nochmal hier. Du bist ja auf der Suche nach einem sogenannten Identitätskiller, da liegen dann in Arkham City verstreut so ein paar Leichen halt rum, denen das Gesicht abgeschnitten wurde und den musst du verfolgen. Dann bist du mit Bane quasi unterwegs. Da wird auf den ersten Teil nochmal zurückgegriffen, da diese Titan-Formel oder so. Da sind dann irgendwie noch 6 Behälter verteilt in Arkham City, die du alle aufspüren und zerstören sollst. Dann hast du noch so einen Scharfschützen, der ab und zu immer mal wieder ein erschießt, wo dann über den Bettcomputer gesagt wird, ja, hier, wir haben dieses und dieses markante Gewehr gehört, in der Gegend muss wohl eine Leiche sein. Und da ist dann einfach so ein großer Abschnitt von Arkham City markiert und da liegt dann halt irgendwo eine Leiche rum, die du finden musst halt. Und dann musst du den Tatort, die Kugel finden oder den Einschlag der Kugel finden und von da aus hast du dann so ein Projektion, wie die Kugel verlaufen ist und der musst du halt folgen und dann zu dem Punkt zu kommen, wo er geschossen hat und so. Und es ist eine Menge los da in Arkham City. Und es hält einen auf Trab. Und ich finde es halt ganz gut, wie die den Riddler jetzt ein bisschen aktiver ins Geschehen eingreifen lassen. Das war ja in Asylum ja wirklich nur, dass er da diese Trophäen rumliegen hatte und die hat man dann gesammelt und dann hat er sich ja ab und zu ja mal gemeldet. Und da hat er jetzt wirklich wie Jigsaw aus Saw so Riddler-Räume halt aufgebaut, wo in jedem Raum halt so eine Geisel drin ist, die du fangen oder retten musst. Und die werden dann aber auch erst freigeschaltet, nachdem du so und so viele Riddler-Trophäen halt gesammelt hast. Und das hält aber trotzdem auf Trab und macht Laune. Ja, das glaube ich. Ich bin auch momentan echt dabei, alles Mögliche von dem Riddler zu sammeln. Und obwohl das irgendwie nur so kleine Nitpicking-Suchen sind, macht es doch ziemlich Spaß. Also das, ich muss dazu wieder die Parallele natürlich zu Assassin's Creed wählen. Da kannst du auch nach deinen bescheuerten Flaggen und Federn suchen. Ja. Und das ist schon so ähnlich, aber es macht Spaß. Ja, wo ich das bei Batman dann, da fand ich, war da noch wenigstens ein bisschen was dahinter so, dass man nicht nur einfach wahllos irgendwo Federn hat rumliegen lassen oder rumliegen in der Spielewelt, sondern gut, die Trophäen liegen auch mehr oder weniger wahllos da rum, aber es dadurch, dass der Riddler sich dadurch dann meldet irgendwann mal, hat das Ganze dann doch noch einen anderen Charakter, finde ich, einen besseren. Und du musst zusätzlich ja auch noch einfach so kryptische Nachrichten von ihm erstmal verstehen und dann in einem bestimmten Bereich der des Levels scannen, fotografieren, genau. Ja. Und das ist echt cool, weil da gibt's halt auch so Riddles, wo du in deinem Detektivmodus durch die Gegend gehen musst und dann plötzlich aus einer bestimmten Perspektive von oben einen Landschaftsstreich fotografieren musst, weil nur so sich komplett dieses Fragezeichen-Symbol zusammensetzt. Richtig. Das ist jetzt komisch erklärt, aber macht total Laune. Ich glaube, wir können uns das vorstellen. Gut. Ja. Sehr bildlich. Gut. Ja. Was? Alle mal eine Runde vorstellen. Ja. Oh. Und das, ja, also das ist echt definitiv ganz schön, also naja, innovativ, würde ich sagen, weil du hast recht, die Sachen liegen nicht einfach nur so rum, sondern dahin zu kommen ist auch spannend. Zum Beispiel gibt es da irgendwie so einen Weg, ach Quatsch, so einen Raum in Arkham Asylum, wo zuerst irgendwie so zwei Mitarbeiter von Arkham Asylum stromgeschockt werden sollen, aber dann rettet man die, aber dann wird trotzdem in dem Raum so Giftgas verteilt und auf der Riddler-Karte sind da drei verschiedene Riddles eingezeichnet, die man da freischalten kann und ich weiß immer noch nicht, wie man in den Raum wieder reinkommt. Ja, oder du hättest das wirklich nur dann machen können. Ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr. Also das liegt dann doch schon ein bisschen sehr lange zurück bei mir. Und wie gesagt, da hat mich die Trophäen noch nicht so interessiert. Aber naja. Ich check das mal ab. Check das ab. Na, nice. Was ich jetzt noch so verbessern oder noch besser fand im Arkham City waren auch die Bosskämpfe. Dass man da nicht nur... Wir hatten das im Handy so laut. Ich habe hier Twitter am Laufen, weil kann ja sein, dass Leute sich melden. Ich komme nicht im Mumble rein. Und so. Mein Twitter macht keine Geräusche. Es ist ja auch arm, aber. Oh. Alle hassen mich. Nee, was ich sagen wollte, dass die Bosskämpfe da noch besser sind. Dass man da auch wirklich mal mehr physischen Kontakt mit dem Gegner aufnimmt. Und im ersten Teil war das ja dann wirklich. So, dass die einfach nur ihre Handlanger da in Wellen runtergeschickt haben und irgendwo außer Reichweite standen und sich das Ganze angesehen haben. Also ist wirklich, Arkham City hat mich auf der ganzen Linie überzeugt. Und ist für mich ein sehr heißer Game of the Year-Kandidat. Redet alle über Game of the Year. Game of the Year. Hey, sollen wir Goti sagen? Da haben wir noch anderthalb Monate. Weißt du, es war so, Skyrim. Schon im August irgendwie, was kam da raus? Minecraft. Deus Ex, ne? Deus Ex kam im August, ja. Genau, und alles so, oh, das wird schon mal ein Spiel des Jahres. Und irgendwie ist noch nicht mal... Oh, ich hab's noch nicht gespielt. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Haben die Leute das gesagt, nicht, bevor sie es gespielt haben, oder? Ja, vor allen Dingen, ich weiß ja noch nicht mal, wie viele Spiele muss man da laufen gespielt haben, um dann schon festzulegen, dass es das Spiel des Jahres ist. Also, ich grenze es ja so ein immer, dass es ja mein bisher... Oder es ist ja noch nicht mal... Ich sag ja noch nicht mal, dass es meins ist. Es ist ein heißer Kandidat davor. Ach so, ja. Muss man jetzt absehen, jetzt im Dezember werde ich eh dann nochmal wahrscheinlich so meine Stapel oder so, die ich dieses Jahr gespielt habe, mal durchgehen und so ein bisschen erinnern, wie es denn war und etc. so weiter. Bei den Xbox-Profilen gucken. Genau, meine Erfolge, wo habe ich die meisten Erfolge geholt, weil anders kann ich immer mein Game of the Year nicht... Die besten Spiele können auch nur die sein, an die man sich auch noch gut erinnern kann, oder? Ja, natürlich. Also dazu braucht man ja auch keine Liste. Überschätze mal dein Gedächtnis dann nicht. Also gerade die irgendwann mitten im Jahr waren, werden wahrscheinlich irgendwann untergehen. Oder am Anfang, ja. Am Anfang des Jahres, also ich weiß noch, dass letztes Jahr, mir ist glaube ich ganz total entfallen, dass ja auch Mass Effect 2 rauskam. Ja. Und dass am Ende des Jahres Habe ich absolut nicht mehr dran gedacht, obwohl ich das Spiel super fand. Ja, so generisch war das Spiel, dass du schon wieder vergessen hast. Du könntest es jetzt ja nochmal nominieren und dann argumentieren, das kann ja, das kam für die PlayStation raus. Ja, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, dass ich auch endlich mal einen PS3-Titel benennen kann. Ja, ich meine, jetzt, wo alle Leute Uncharted auf einmal hassen, wegen der Steuer. Hassen? Oh, oh, ist das, ja, ist das doch, ja, ich habe jetzt nur die letzten Tage, ich habe es noch nicht, ich habe jetzt nur die letzten Tage auf Twitter gelesen, Rage, ich kann nicht zielen, ja. Der rampelt nur durch die Gegend, ich hasse euch. You rape my childhood. Stimmt, die haben irgendwie was an der Steuerung, also an der Zielsteuerung realistischer gemacht. Da habe ich auf Kotaku gelesen. Ich finde, das spielt sich wie von selbst. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Gut schlecht? Ja, das kann man auslegen. Also fürs Pacing ist das Bombe, weil man, das geht halt wie ein, ist halt wie ein interaktiver Film eigentlich. Deswegen ist es eigentlich für dieses Spiel gut, dass es sich wie von selbst. Es ist für dieses Spiel ist das gut, dass sich das wie von selbst spielt und dass es in einem Fluss geht und dass die Geschichte immer vorangeht und so. Und dass man, also ich finde es kinderleicht. Das kann ich auch als Zuschauer bestätigen. Man kann kinderleicht zuschauen. Ich weiß nicht, was du machst, aber du bist awesome. Nee, es ist wirklich so. Ich habe gedacht, ich habe mich einfach nur zugesetzt, weil ich auch dachte, ah, geil, ne, Uncharted 3, da habe ich eigentlich in 2 nur angefangen zu spielen. Nathan Drake, die geile Sau. Ja, genau. Und ja, Michael hat gespielt und gespielt und gespielt und ich gucke zu und irgendwann gucken wir auf Uhr. Oh, es sind schon 3 Stunden rum und so. Und es wurde einfach auch beim Zugucken nicht lang, weil ich jetzt so bei, weiß nicht, beim Rollenspiel, wo du erstmal stundenlang aufleveln musst, oder beim Ego-Shooter, wo du irgendwie eine Arena durchquerst, ist vielleicht mal langweilig, wenn du da so als Zuschauer nur dabei bist, aber irgendwie bei Uncharted war es wirklich so, als ja, würde man da auch irgendwie einen Film gucken. Ja. Und lustig ist es dann, wenn man mal sagt, irgendwie bei Rätseln, nee, das ist so und so, das ist so und so. Also man kann schon echt sagen, dass man auch wirklich, wenn man selber gar nicht spielt, auch seinen Spaß dabei hat. Ja, und Schwierigkeiten, also ich spiele es auf normal und ich hatte echt schon überlegt, ob ich nicht auch schwer umsetze, aber Uncharted 2 war damals auch am Anfang relativ einfach und wurde dann erst in den letzten 2-3 Leveln relativ schwierig. Deswegen bin ich jetzt nicht nochmal zurück. Außerdem, so viele Spiele auf dem Stapel, da wollte ich jetzt nicht nochmal irgendwie 3 Stunden Uncharted nochmal spielen, weil man auch gerade so drin war in der Story. Und aber ich finde es auf normal Billepalle. Es gab da eine Stelle, da gibt es die es gerade spielen oder gespielt haben, wenn sich erinnern, da wird man von so Leuten, die mit Raketenwerfern auf einen schießen, behagt. Das ist in so einer Festung und in Sibirien, glaube ich. Sibiria, nicht Sibirien. Und die sind irgendwie so ganz entfernt auf der anderen Seite dieser Burg und schießen mit Raketenwerfern auf dich. Und du musst dich dann mit so einem Scharfschützengewehr hinter so einem 2-3 kleinen Deckungen verschanzen und diese Raketenwerfer-Schützen quasi vom Himmel fegen. Und das wer das schlecht timet, der wird natürlich sofort von so einer Druckwelle, von einer Rakete irgendwie erwischt. Das war die einzige Stelle, wo ich 2 Anläufe gebraucht habe. Alles andere ist wirklich relativ einfach. Und das ist Teil, also wo es enttäuschend ist, ist bei den Prügelszenen. Also es gibt jetzt so ein paar Prügeleien, die sehen eigentlich relativ gut aus. Das gibt zum Beispiel zu Beginn eine in der Kneipe. So ganz Indiana Jones mäßig irgendwie, also wo du dann auch das ganze Inventar nutzen kannst. Du kannst die Leute dann in so einen Spielautomaten reinhauen oder mit dem Kopf auf den Tresen knallen und sowas alles. Und das wird dann alles auch in so ganz kurzen Quicktime-Events irgendwie eingebunden und so. Ist wirklich nett gemacht. Aber diese Prügeleien bestehen eigentlich nur aus 3 Tasten. Aus Greifen, aus Kontern und aus Schlagen. Und sind super einfach. Und hat halt nicht so wirklich was mit einem richtigen Prügelspiel oder so zu tun. Ich weiß nicht, das will das Spiel ja auch nicht. Das Spiel will ja ein interaktiver Film sein, deswegen ist es für das Spiel gut. Aber da gleich so ein Hass draus zu schön, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist immer einfach, auf den großen Rund zu hacken. Ja, vermutlich wie heißt es, Uncharted ja auch voll im Trend und gegen das zu sein, was voll im Trend ist, ist voll im Trend. Genau. Also ich bin ein großer Freund von kleinen Spielen und so, von so Sachen wie El Shaddai oder auch Indie-Titeln, aber Uncharted ist einfach mal so ein Mainstream-Titel, da muss man zugeben, dass der einfach geil ist und den Erfolg verdient hat. Und finde ich, also das kann man auch schamlos sagen. Für mich ist das wahre Casual-Spiel. Weil ich sag mal, ein Arbeitskollege von mir hat sich für Uncharted 2 eine PlayStation 3 geholt. Also ich habe mir mal irgendwann meine PlayStation ausgeliehen und dann so, muss ich haben. Ja, genauso ungefähr war das dann. Todos Handy. Und Scott Pilgrim. Auf jeden Fall kam er nach einem Tag wieder, hat mir meine Playstation zurückgegeben. Hier, ich habe mir meine eigene gekauft. Ich war gestern Abend noch im Mediamarkt. Ja, aber es ist halt kein besonders schweres Spiel oder so, ne? Aber das will es ja auch gar nicht sein. Es ist ein Erlebnis. Und deswegen funktioniert es auch. Also für mich hat es auch wesentlich besser funktioniert als so andere interaktive Filme, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Heavy Rain oder so. Weil das ist so ein perfektes Maß aus, du hast Kontrolle über die Figur und den geskripteten Ereignissen. Und die geskripteten Ereignisse sind trotzdem immer noch Physik berechnet teilweise. Also die Trümmer, die durch die Gegend fliegen und so, die sind halt physikalisch berechnet. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz im Spiel, wo du auf einem Boot unterwegs bist und das befindet sich gerade im Sturm. Und der gesamte Wellengang, der ist eben dann physikalisch berechnet. Also der ist halt nicht irgendwie geskriptet vorgegeben. Und dass Objekte im Boot, wie zum Beispiel Kronleuchter oder was weiß ich, Wasser, was da irgendwie reinfließt, das ist dann für den Moment physikalisch berechnet. Wogegen dann so Skripte, wie dass dann zum Beispiel eine Tür aufgesprengt wird oder dass zum Beispiel irgendwas umfällt, das ist dann natürlich dann entsprechend fest und immer vorgegeben. Aber man merkt es beim Spielen kaum. Also du hast bei anderen Spielen ja immer das Gefühl, da kommt ein Trigger und da kommt noch ein Trigger und da kommt noch ein Trigger und bei Uncharted ist das aber alles so fließend, dass du das gar nicht merkst. Du gewöhnst dich total schnell daran, dass es im Prinzip ein einziges Triggerfest ist. Aber so ein bisschen kommt es einem doch so vor, als würden die, sagen wir mal, die Hüpf- und Kletterpassagen mit den Schießpassagen und den Rätselpassagen nicht ineinander verweben. Also mir kam es so vor, als wüsste man jetzt, okay, jetzt ist man erstmal die ganze Zeit geklettert, dann kam Rätsel und dann Schießerei und dann halt mal in einer anderen Reihenfolge. Also dass es nicht so übereinander läuft, dass man dann sagen kann, okay, das wird jetzt gemischt, man muss jetzt Klettern und Schießen, das gab es zwischendurch mal, das habe ich dann noch mitgekriegt. Aber so die Rätsel waren eigentlich häufig wirklich dann längere Passagen, die waren für sich ganz allein gesehen, die wirklichen Adventure-Parts dann. Die Dramaturgie ist jetzt auch mit dem dritten Teil auch ein bisschen vorhersehbar geworden. Also du kommst halt an einen Ort, wo es ein Geheimnis zu entlüften gibt und so, und du forschst dann natürlich erstmal rum, musst erstmal überall hinklettern und kommst dann an den Rätsel und kletterst woanders hin und dann kommt natürlich der Feind. Und du musst dann in der Action-Sequenz dich ballernd da irgendwie wieder rausprügeln. Und das war schon immer so bei Uncharted. Das hat sich jetzt bis heute auch nicht geändert. Und insofern, aber es ist ja Indiana Jones genau dasselbe. Ja, und dann hat Drake auch sein mega awesome Gralstagebuch. Ja. Also zumindest im zweiten Teil hat das. Den dritten habe ich ja noch nicht. Aber ich glaube, im dritten hat er auch wieder so ein cooles... Der hat ein Tagebuch, da sind Skizzen auch drin. Das ändert sich auch. Ich habe mich im zweiten kaputt gelacht. Bei den ganzen Zeichnungen und Anmerkungen, das war einfach herrlich. Oh ja, das ist im dritten genauso. Dritter hat auch so geile Sachen irgendwie, wo er seine Feinde reingezeichnet hat und dann so mit so Teufelshörnern drüber und so. Und der dritte ist auch, also sehr liebevoll gemacht. Also du kannst dich auch wirklich, es ist zwar alles irgendwie ein Schlauch und so, ein Schlauchlevel, wo du dann halt nicht so viel dich nach links und rechts bewegen kannst, aber der ist dafür richtig geil designt. Also hat auf jeden Fall richtig schöne. Weil da gibt es zum Beispiel irgendwie einen Marktplatz in, ich weiß gar nicht, welche Stadt. Jetzt habe ich jetzt vergessen. Absurdistan. Ja, irgendwo im Orient auf jeden Fall, mit einem Bazar und klingt nach Absurdistan. Es ist aber richtig schön gemacht und ich habe auch das Gefühl, dass es relativ authentisch ist. Da tragen viele dann auch eine Burka oder die... auf dem Bazar werden dann halt Shishas geraucht und sowas alles. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Also das wirkt nicht so arg Fantasy-mäßig. Aber zum Thema Design, sagt mal, liege ich da falsch oder sieht der dritte Teil irgendwie, oder nicht nur sieht er aus, sondern irgendwie verhält er sich ein bisschen comichafter als der zweite? Das kann ich jetzt nur so von so Trailern oder Demos von der E3 sagen, aber mir kommt es ein bisschen so vor, als sei das ein bisschen comic-mäßiger. Kann das sein? Nee. Gar nicht, ist eigentlich genau dasselbe wie 2. Von den Bewegungen ist es eigentlich sogar noch ein Tacken realistischer, weil wenn Drake zum Beispiel, wenn du den ganz nah an der Wand entlang laufen lässt, dann geht seine Schulter auch so nach hinten, als würde er da so entlang streifen. Oder wenn er irgendwo an Hindernissen vorbeigeht, man kennt das ja, dass man manchmal mit der Hand sich so abstößt oder entlang, Hand entlang zieht und das macht er dann auch. Und je nachdem, also das Interessante ist, es kommt ja bei dem Spiel auch schon direkt zu Anfang eigentlich seine Kindheit auch vor. Ja, das ist geil. Dass dann man ihn sozusagen auch einmal als Junge spielt und so ein bisschen, die Wurzeln seines Abenteuerdrangs. Er ist doch Indie. Nein, Indie-Sohn. alles dann so ein bisschen auch mit. Und da ist es halt dann auch, denn die Bewegungen so, die sind auch sehr weich und fließend. Und weil er ja da auch noch nicht schießen kann oder noch nicht schießt, ich glaube, er später auch in der Passage dann wirklich noch, wie er dann so ein bisschen mit der Umgebung agiert, dass er sich dann an einem Wagen entlang schleicht und dort dann jemanden nachspioniert, das ist dann auch eigentlich sehr realistisch gehalten. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie überzogen comic-mäßig. Ja, also klar, die Action ist natürlich grenzenlos over the top, ne? Bam! Also man muss natürlich auch diese Videospiellogik in sich nehmen, dass der das Drake lauter Leute erschießt irgendwie und danach Witze reißt und es interessiert niemanden. Das ist immer so eine Videospiellogik, die in einem Film und so natürlich nicht funktioniert. Aber im Spiel geht das ganz gut auf. Aber ansonsten ist es eigentlich genau wie 2. Also eigentlich auch wie 1. Wie heißt es so schön? Wer 2 mochte, wird 3 lieben. Michi, du bist sehr leise. Ich bin leise? Ich höre ihn gut. Ich auch. Ich finde auch gut. Dann ist das nur bei mir so. Sorry. Und außerdem klingt Michi awesome. Ich klinge total sexy mit meiner Radiomoderatorstimme. Ich bin Catman. Radio. Das war hier ein Wackelkontakt, da habe ich schon rausgekriegt. So, ja, aber also super, geiles Spiel. Also wer eine Playstation hat, muss das spielen, finde ich. Also es ist eins der coolsten Spiele, finde ich, und ein gutes Beispiel dafür, dass Mainstream-Spiele auch geil sein. Na klar. Ja, wie na klar. Na klar. Nein, also, ich bin der Anti-Welle gegen Mainstream. Ich meine, ich bin großer Fan von Assassin's Creed und das ist ja wohl Mainstreamiger geht's kaum, es sei denn, ist es gerade Call of Duty oder so. Call of Duty! Ja, aber wo wir dann so bei... ach, es war übrigens deine Mutter, Michi, du sollst heute früh ins Bett kommen. Alles klar, Mami! Küsschen! Noch eine Stunde, bitte! Du sollst nicht so laut sein, meinst du? Also da meine Mutter im Moment 150 Kilometer weit weg ist, muss ich ganz schön laut reden. Ja, anscheinend. Mutter! Naja, aber wo wir gerade bei großen Mainstream-Titeln sind, mit einer 3 im Titel, ich bin jetzt kurz vorm Ende von Gears of War 3. Yay! Ah, deutsche Version? Nee, die Pegi-Version. Aber ich, ja, aber die ist doch Anker. Ja, ich hab den Braten aber nicht so ganz getraut und ich hatte von Anfang an gleich die Ösi-Version. Irgendwie muss ich jetzt an Cooking Mama denken. So ein Kissover-Typ als Cooking Mama. Nee, ich hatte, wie gesagt, und hatte dann meine Bestellung jetzt nicht storniert gehabt, extra deswegen, sondern hatte dann gleich die PG-Version beibelassen. Ich muss sagen, irgendwie, ja, ich will ja auch noch drüber schreiben. Ich glaube, der Titel dieses Berichts wird Sand im Getriebe sein. Weil ich habe ein großes Problem. Habe ich eigentlich nur mit dem Spiel und das ist in der Kampagne. Multiplayer habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich gespielt, aber das ist jetzt so auf 4 Spieler Koop halt auch ausgerichtet. So ähnlich wie Reach oder wie? Ja, so ähnlich. Du hast also halt immer deine 3 Leute, die da mit dir rumrennen, auch KI gesteuert. Mhm. Und bei Years of War ist es ja dann so, du wirst ja, wenn du dann kurz vorm Abnippeln bist, kannst du ja erstmal ein bisschen rumkriechen in der Hoffnung, dich blickt einer wieder. Dich tätschelt so einer leicht auf den Rücken und sagt, hey Markus, kannst aufstehen. Und wenn du, dann, du bist. Und wenn du dann 3 Leute immer in deinem Team hast, das ist dann zu 95% oder so, wirst du halt sofort wiederbelebt. Und das ist irgendwie... findet dann keine Immersion so richtig statt, weil ich habe dann an mir festgestellt, dass so, wenn da Feinde ankamen, ich kaum dann oder wenig in der Deckung verharrt bin und so, sondern einfach draufgepölt habe und du wirst ja eh dann sofort wiederbelebt. Und das ist irgendwie, ist das, blöd. Ja, das ist irgendwie, kommt dann halt keine Gefahr so richtig auf. Ich spiele das jetzt gerade auf Hardcore und also Hardcore. Und ich habe da keine Probleme mit. Ich bin da fast an einem, ja, ich spiele das jetzt ungefähr 2 Tage so ein bisschen, habe hier Urlaub, bin schon fast durch und kann aber jetzt, habe mir jetzt schon die Zeit genommen, um fast alle Collectibles da aufzusammeln. weil es ist sonst halt kaum Gefahr. Es ist immer noch Gears of War, also es ist wie ein gutes, eingelaufenes Paar Schuhe, in das man wieder hineinschlüpft. Mhm. Es sieht sogar noch besser aus als Teil 1 und 2 zusammen. Du hast halt jetzt so die Hintergründe da sehen einfach fantastisch aus. Und da habe ich mich auch gefragt, ob die vom Bulletstorm den Gears of War-Leuten das gegeben haben oder ob das andersrum war. Also die sahen beide halt auf einem Level sehr gut aus. Also die waren beide so gleichwertig auf einem Level. Du hast ja auch deine Standard-Fahrzeugmission, hast du dann auch wieder deine Vehikel, wir fahren auf dem Rücken und ballern von da aus alles um. Hast du auch, du hast teilweise, ein Level war da sehr creepy fast sogar, du bist dann auf dem Planeten, da wurde ja am Anfang, also wird ja gezeigt, dass der aus dem Orbit, haben die ja ihre Laserwaffen gezündet und ganze Städte eingeäschert. Und ein Level ist dann, da bist du, wird als Ground Zero bezeichnet, so die erste Stadt, die halt von diesem Orbitallaser zerstört wurde. Und da gehst du durch die Straßen und überall stehen dann noch so diese Menschen in Asche, aber halt, so wie in dem ersten Trailer, glaube ich, für Gears of War 3. Die stehen da so Asche-Skulpturen, sage ich jetzt mal. So die Menschen eben. Nice! Die Menschen halt in ihrem letzten Moment. Und das wirkt dann alles schon sehr creepy, wenn man dann da durchgeht und keinen berühren will, so nach dem Motto, weil man... Zerstäuben dann wahrscheinlich auch so, wenn man die... anschießt oder anrempelt, genau. Und das kommt sehr geil rüber. Die sind in der Explosion erstarrt, ne? Ja, genau, richtig. Die wurden halt... War wohl so eine Hitze, sag ich mal, dass sie sofort erstarrt sind und nur noch Asche-Skulpturen da rumstehen oder Statuen, wie man es immer nennen möchte. Das ist sehr gut gemacht. Und ein großer emotionaler Moment, sag ich mal, den ich jetzt aber nicht spoilern möchte, kommt auch nochmal in Mitte des Spiels so, der ist auch cinematografisch sehr gut gemacht, sag ich mal. Wie bitte? Cineastisch. Cinemato, sehr gut gemacht. Ja, mit der Varietät. Sieht voll gut aus. Sieht aus wie Film, ey. Toll. Awesome! Und die haben es sogar teilweise geschafft, neue Farben einzubauen, sag ich mal, für Gears of War untypisch blau und grelles Grün. Okay. Ja, pink! Naja, pink jetzt nicht, aber. Und es ist eigentlich alles da, was es mir sagen müsste: yo, ist ein geiles Spiel, super Abschluss der Trilogie, gut, ich bin jetzt aber auch noch nicht durch. Mhm. Aber diese eine Sache halt mit diesen. Dass ja die ganze Zeit wirklich immer drei Leute um dich herumrennen, dich wiederbeleben und so. Das nimmt halt so diesen, wie soll ich sagen, diese Gefahr aus dem Spiel oder dieses, oh, ich muss aufpassen jetzt, dass ich das hinkriege und so. Ja, da kann ja so Creepy-Level auch gar nicht so richtig funktionieren, oder wenn man da immer begleitet wird zu anderen Leuten. Ja, gut, in dem Abschnitt, sag ich mal, kommt jetzt auch kein Feind, oder da sind halt ein paar Fallen wohl aufgebaut, die von den einen oder von den letzten Überlebenden da aufgestellt wurden, aber man geht da ohne groß rumballern, sag ich mal, durch einfach. Ja. Aber deine Abschnitt. Kollegen, die passen auch darauf auf, dass sie um die Leute rumgehen. Ja, also, dass die wie doof da einfach gerade ja, richtig. Selbst das sagt ja dieser Marcus Phoenix ja auch noch, hey, Jungs, wir gehen hier quasi gerade durch einen großen Friedhof, mehr oder weniger, habt ein bisschen Respekt davor. Mhm. Und dann alle schmeißen sie erstmal auf die Dinger drauf und Party. Und wo du Home Run jetzt sagst, ist auch noch ein cooler Abschnitt. Am Anfang spielt man diesen Augustus Cole, diesen schwarzen Kollegen von mir. Bruder von November Rain. Ja, genau. Und das ist ja einer der beliebtesten Nebencharaktere, glaube ich, aus der Serie. Den spielt man halt auch ein Level. Der war vorher, wie gesagt, Footballspieler und man besucht dann auch sein altes Stadion besucht man dann auch noch und dann ist da so eine Sequenz, da findet er irgendwie seinen alten Helm und setzt ihn dann auf und dann sieht das alles so aus wie ein Traum, dass er übers Feld rennt und also den spielst du dann auch selber, du rennst dann übers Feld, hast dann irgendwie nach dem Motto einen Ball in der Hand und klopfst an deine Gegner da um, so links und rechts und dann nachher stellt sich dann heraus, dass das so, dass das die Gegner waren alles halt Locusts, die du da umgestoßen hast. Der Ball war dann eine Bombe, die du platziert hast. Und das sieht man dann alles im Nachhinein mehr oder weniger erst, aber es kommt cool, die Szene. Sponsored by Scarecrow. Erinnert mich jetzt ein klein bisschen an Battlestar Galactica. Da gab es ja auch so ein, wie hieß das, ein Trashball-Spiel. Ah ja, Trashball heißt es ja auch im Gears of War-Universum, genau. Das heißt sogar Trashball. Oder war das, wie heißt das denn bei Battlestar Galactica? Hat einer die Serie gesehen? Nee, habe ich noch vor mir. Nee. Ist auch egal. Ja, egal. Auf jeden Fall Gears of War 3, wirklich so eigentlich ein super geiles Spiel, macht super Laune. Das Einzige ist echt nur dieses nicht mehr auf der Hut sein zu müssen, was mich stört und was dann mich irgendwie nicht so wirklich Einbindung finden lässt. Ich verstehe das total, weil ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe halt im Koop, deswegen sagte ich das vorhin, Halo Reach durchgespielt, die Story-Kampagne. Und du hast da ja einfach, halt klar, bis auf ganz das Ende, sobald du stirbst, musst du eigentlich nur gucken, bis das Gebiet gesichert ist und respawns wieder. Ja, ja, und das ist da auch noch nicht mal. Also du bist ja sofort, du musst ja ein, zwei, vielleicht fünf Sekunden warten. Du bist auch unglaublich lange in diesem ich kriege hier noch rum Status. Und ab und zu, klar, kam da mal ein Gegner und hat mir den Rest gegeben oder so, aber so wirklich. So ungefähr wie bei Left 4 Dead. Ja. Da dauert es ja auch ziemlich lange. Ja. Und das ist, da fehlt halt irgendwie der Reiz halt, so dieses, es ist etwas at stake, sag ich mal. Da fehlen auch die Emotions, ja. Weil zu viert vor der Konsole macht Weinen einfach keinen Spaß. ich bin so männlich. Wenn schon, verdrückst du eine einzelne männliche Träne. Sexy cry. Oder einfach nur ohne eine Erregung eine Träne runterläuft aus dem Auge. Der sexy cry. Ja, am besten, wenn du wirklich im Anschlag mit zwei Maschinengewehren stehst und dir läuft dabei eine einzelne Träne runter. Wobei das auch noch Schweiß sein könnte, man weiß es halt nicht so. Genau, und es regnet, damit es immer zweideutig bleibt. Ja. Naja, wie gesagt, es ist bisher eigentlich so gesehen ein würdiger Abschluss von der Story, wie ich das sagen kann, von der Trilogie. kann man auch gut zocken. Aber wir sehen müssen jetzt so exzessiv gegähnt. Habe ich noch nie einen Menschen gesehen. Kiefer ausgeklappt. Ich hab den Kiefer Sutherland. Ich habe echt den Luft so zu mir hin irgendwie bemerkt. Irgendwie ist eigentlich so. alle raus hier. Fast ein Vakuum im Raum entstanden, weil der ganze Sauerstoff hier weg ist. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ist eine tote Rede von Gesu vor. Das ist jetzt Weißt du, Jesse ist so hardcore, die kann das alles nicht tangieren, überhaupt nicht. Ja. Wir haben ja alle im Regal stehen, aber nicht einen einzigen gespielt. Na, was hast du denn gespielt? Hast du überhaupt was gespielt? Ja, ich hab Asher Dadwick gespielt, aber das wisst ihr ja schon, ne? Haben wir darüber gesprochen? Wollen wir auch gar nicht. Auch Asher Dadwick sah cool aus. Asher Dadwick? Haben wir nicht drüber gesprochen? Noch nicht. Haben wir so lange schon keinen Rausch gemacht? Wir haben schon lange keinen mehr gemacht. Wir haben vorher Gamescom den letzten gemacht. Eigentlich müssten wir dazu mal ein Video machen. Aber das sag ich ja immer. Und am Ende kommt kein Video mal raus. Aber Escher ist geil. Ja? High five! Ja, es ist super. Was wollt ihr drüber wissen? Ob auch irgendwann noch ein Spiel kommt. Nach der Designstudie am Anfang. Ja. Das kommt ein ziemlich schwerer Brawler, finde ich. Also die haben, ihr kennt ja so God of War und das ganze Zeug und dann bauen die ganzen Kombosysteme. Nee, Tobi kennt das nicht. Der kennt ja nur Gears. Da gibt's was anderes auf War als Gears? Ja, von Sony. Nein! Sony nie gehört. Machen die nicht Musik? Nein, es ist ein schwerer Brawler dahinter. Also das genau, ist Sony. Sonic kenne ich wohl auch. Was soll ich jetzt sagen? Ein Brawler steckt dahinter, anspruchsvoll, schwierig. Achso, ja richtig. Go. Also es teilt sich auf in zwei Segmente. Es sind einmal 2D-Plattform-Segmente und einmal Brawler-Segmente. Das sind im Grunde genommen die beiden Sachen, die das Spiel ausmachen. Und ja, ich finde so gerade nach den ersten beiden Kapiteln, die so ein bisschen zur Einführung dienen und die Geschichte auch ein bisschen eher vorstellen und so, und du so ein bisschen das Gefühl für die Figuren kriegst, dann fängt das Spiel schon an. So. Weiß nicht, Michi, du hast das ja mal ein bisschen bei mir eigentlich. Wer macht denn diese Geräusche? Ich wollte auch mal, sorry. Ich hab's ja bei. Ich, bei wem habe ich es angespielt? Habe ich es bei dir angespielt, ja. Micha? Ich glaube schon, ne? Nee, ich glaube nicht. Weil ich lasse dich ja nicht mehr in meine Wohnung rein. Nein, du hast es bei mir eingezockt. Ja, okay. Es sah wahnsinnig geil aus. Also mal echt, das war echt wie so eine lange Mindfuck-Sequenz aus einer Anime-Serie. Da musste ich so dran denken. Aber es kam mir spielerisch ein bisschen lahm vor. Ja, es liegt ein bisschen daran, weil man sich an dieses Kampfsystem gewöhnen muss. Denn ich fand das eigentlich cool, aber ich fand es so zusammenhanglos. Das ist so richtig, dann kommt immer dieser Typ an und so, jetzt kämpfen wir aber. Komm, kämpfen. Und ach, du bist immer noch zu schwach, ich hau ab. Und halbe Stunde später, ich bin wieder da. Nein, du verstehst ja immer noch nichts. Und überhaupt. Und kämpfen, wieder tot. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, hast du aber das nicht ein Tutorial? Was bitte? War das denn nicht dann nur das Tutorial? Nee, also diese Figur kommt immer Tutorial wieder vor. Nein, die Figur, die kommt ja immer wieder vor. Das ist Asriel, wenn ich das richtig ausspreche. Ja. Auf jeden Fall einer, ne, einer von den Engeln. Und du begegnest den auch immer wieder im Spiel und du kannst den nicht besiegen. Genau. Bis am Ende halt tatsächlich der Endkampf kommt und du. Der andere ist ja Lulz-Ifer. Nein, der ist ja dein Freund. Das ist ja noch bevor Lucifer zu Lucifer wird. Ja, okay. Ja, und ich fand das sehr geil. Also es basiert ja alles auf dem ersten Buch von Enoch. Und das ist ja aus der Bibel ausgekoppelt worden. Prüfen. Ja, echt, weil die damals halt die Verantwortlichen meinten, nee, das gehört da nicht rein in den Kanon und Quatsch und so. Und diese Geschichte wird nun mal nacherzählt und da geht's, es erinnert ein bisschen an die Geschichte vom Turm von Babel. Ist auch ein bisschen daran angelehnt, weil diese Engel, die vom Himmel verbannt worden sind oder beziehungsweise sich davon gemacht haben, die bauen sich. Was kriegst du denn so? Ich hab nur gerade gegeben. Achso. Alle gehen hier. Jeder, der nicht spricht, wird gehen. Drüber gehen, ich muss kurz mal Wäsche aufhängen, gehen. Schon also diese Engel, die verziehen sich. Das ist ja nicht zu fassen. Die verziehen sich halt in so einen Turm. Und jeder baut dann im Prinzip in seiner eigenen Ebene seine eigene Welt, wie er sich die vorgestellt hat und so. Und diese Welt, die du dann zu sehen bekommst und die, wodurch auch diese vielen unterschiedlichen Designs entstehen, die hängt ganz von der Persönlichkeit des jeweiligen Engels ab. Und thematisiert auch immer was Eigenes. Also es gibt zum Beispiel, zum Beispiel eine Welt, wo sich der Engel sehr stark selbst feiert und als Popstar sieht. Und das passiert. Also der Endkampf, der findet dann zum Beispiel auf einer großen Bühne irgendwie statt, wo Leute drumherum diesen Engel zujubeln und im Hintergrund sind Backstage-Tänzer, die ganz Lady Gaga-mäßige Sachen irgendwie machen. Und der, während du gegen diese Backstage-Tänzer kämpfst, irgendwie macht der Typ seine Choreografie und geht auch mal so vorne an einem Bildschirm entlang und hat seine Hände auf dem Bild irgendwie drauf und macht dann Moonwalk und sowas alles. This is God Channel 5. Ja, ironischerweise ist das der Engel, der beim Sturz dann seine Stimme verloren hat. Also singen kann er nicht, der tanzt nur. Ja, aber das sagt ja, aber das sagt ja auch viel über diese Person dann aus. Also weil er das, was er nicht kann, versucht er dann trotzdem zu erreichen, weil das ja genau das Gegenteilige ist irgendwie. Also er hat sich so dargestellt, wie er am liebsten eigentlich gerne sein würde. Und das ist halt mit vielen anderen Persönlichkeiten auch. Es gibt halt auch Welten, die sehr leer und trostlos sind und das spiegelt dann halt auch die Charakterzüge von dem jeweiligen Engel wieder. Fand ich sehr schön. Ob man jetzt mit der sehr verworrenen Geschichte was anfangen kann, ist natürlich so ein bisschen, ist fraglich, weil also das Spiel verlangt von dir schon, dass du eins und zwei zusammenzählst und dir selbst deine eigene Interpretation machst, so wie es bei biblischen Texten nun mal ist. Die Rahmenhandlung ist leicht verständlich, aber was das Ganze für dich bedeuten soll und welche Message du rausziehst, lässt das Spiel genauso wie bei biblischen Texten, wie es eigentlich sein sollte, dann halt auch. Das sind halt auch eigentlich nur Metaphern. und so weiter. Und ich fand trotzdem, also ich bin in keinster Weise religiös oder so und auch kein Christ, aber ich fand das hochinteressant. Und die Macher des Spiels wahrscheinlich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber ich fand das sehr spannend gemacht irgendwie. Und das Spiel selber ist auch cool. Also es ist jetzt nicht so weltberühmt, hast du nicht gesehen, ein Spiel, was noch nie jemand gemacht hat, weil es ist im Grunde genommen God of War mit einem Plattformer. Aber es ist ein cooles, dynamisches Kampfsystem. Was ich sehr geil finde, ist, dass du zum Beispiel nur eine Angriffstaste hast, aber je nachdem, in welchem Rhythmus du die drückst, du immer wieder andere Bewegungen machst. Und die Kombos entstehen halt nur dadurch, welchen Rhythmus du findest. Und das sieht dann irgendwann tatsächlich aus wie bei Bayonetta. So komplex kann das werden. Wenn man nur so draufprescht und immer nur im gleichen Rhythmus drauf hat, dann macht Enoch natürlich immer nur dieselbe Schlagkombination. Das sieht dann total langweilig aus. Aber das Spiel weist sich mehrmals darauf hin, dass es diesen Rhythmus eben gibt und dass es mehr darum geht. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, und dann kriegt man echt tolle Sachen hin. Und eine andere coole Sache ist, es gibt drei unterschiedliche Waffen. Es gibt so einen Bogen, ein Schwert und dann so eine Art, ich nenne es mal so eine Faustverlängerung. Also es ist irgendwie so eine Waffe, die wickelt sich dann um deine Fäuste drumherum und ist auch so eine Art Schild. Das ist so ein kräftiger Schlag sozusagen. Ich habe die Namen jetzt leider nicht im Petto, aber Gegner reagieren immer unterschiedlich auf die Waffen. Und es gibt nur diese drei und du brauchst immer für jeden Gegner eine andere Waffe. Und du kannst dir von den Gegnern klauen. Genau, und das ist richtig geil. Also du musst dir dann immer vor... Also, die Arena geht los, es sind ausschließlich Arenenkämpfe und dann tauchen meistens immer die Gegner auf, gegen die du auch kämpfst, also selten spawnen die Leute dann auch dann nach dich hinterher und du musst dann dir in der Übersicht dann überlegen, welchen Gegner greife ich jetzt als erstes an und wem klaue ich dann die Waffe, um den nächsten Gegner anzugreifen. Und ist am Anfang alles relativ einfach und durchgängig, aber je weiter du kommst, desto komplexer werden diese Kämpfe und das geht auch so in diese Endkämpfe rein. Fand ich sehr cool. Ja, die Kämpfe, also dieses Umschalten, sag ich mal, hat mich ein bisschen an, wie heißt denn das jetzt nochmal, mit dem Pinselstrichen und dem Sonnengott Wolf. Okami. Genau, hat mich ein bisschen an Okami erinnert, weil das hast du da ja so. Ja, es ist ja auch derselbe Designer. Oh. Ja, es ist ja sein erstes Spiel. Obwohl es der gleiche Designer wie bei Okami ist. Ja, sein erstes Solo-Projekt, sag ich mal. Ja, der Grafikdesigner von Okami, also nicht der Game Designer. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall der Game Designer von Escher Dai gewesen, der natürlich sehr viel Wert auf geile Designs und so gelegt. Und es kommt auch ein kurzer Abschnitt vor, der so aussieht wie bei Okami, mit Pinselstrich und so. Cool. Also mir persönlich gefällt das gut. Das ist so ein bisschen die Frage, wie viel. Es ist halt inhaltlich nicht so transparent. Und dann man hat die Wahl. Also entweder man spielt es und lässt es so auf sich wirken und ärgert sich nicht, dass es am Ende jetzt keine eindeutige Auflösung über die Geschichte gibt. Oder man ist einer von den Spielern, die auch gerne mal Geschichten interpretieren irgendwie. Also muss nichts Verkehrtes sein. Muss nichts Verkehrtes, wissen wir ja. Die großen Klassiker wie Silent Hill und so. Es ist ja auch so, dass das alles nicht auf dem Silbertablett serviert wird und ich glaube, bei Escher Dai geht da auch inhaltlich auf jeden Fall in dieselbe Richtung, obwohl es jetzt kein Horrorspiel ist. Mhm. Ich kann es empfehlen. Komischerweise ist es ja trotzdem kein Erfolg. Alle schreien, wir wollen was anderes, immer dieselbe Scheiße, Call of Duty, Dollroffel und dann kommt sowas wie Escher Dai raus und keiner... 10 Millionen Stück von Modern Warfare am ersten Wochenende. Weißt du, ja echt, und keine Sau kauft irgendwie und es ist ja schon ein Spielprinzip, was jeder kapiert. Es ist ein Kampfspiel. Es ist ja noch nicht mal sowas wie Catherine, ein Puzzle-Game, wo jetzt nicht jeder was mit anfangen kann. Aber das verstehe ich überhaupt nicht. Ist ein Kritikerliebling. Ja, was sagt ihr denn zu, dass Alan Wake jetzt als Download-Titel rauskommt? Fällt mir da ein. Kommt nicht Night Springs oder wie das hieß, als Download-Titel raus? Ist das nicht Alan Wake 2? Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal ein Arcade-Titel raus. Ja, aber Alan Wake 2 selber kommt ja nicht mehr. Alan Wake, ich weiß jetzt aber nicht, ob da komplett der Stecker rausgezogen wurde oder ob das irgendwann später kommt und jetzt erstmal nur ein Arcade-Titel da kommt. Weiß ich nicht. Also ich habe wohl auch bisher nur gelesen, dass da halt dieses Download-Ding kommt für Alan Wake. Also ich finde es schade. Einerseits gut, wenigstens kommt da etwas noch. Nicht so wie zum Beispiel, wie heißt das nochmal, dieses Enslaved, wo dann wirklich jetzt ja auch die Meldung kam, dass da kein Titel kommt, kein Nachfolgetitel. Das fand ich sehr bedauerlich. Deswegen finde ich es jetzt auf der einen Seite ganz gut, dass für Alan Wake da wenigstens etwas kommt, dass es da nicht total in Vergessenheit gerät. Mhm. Aber es ist schon, ja, ein bisschen, dass so ein Exklusivtitel, sei mal, mit so einem billig, ja, was heißt billig, aber mit so einem eine Download-Erweiterung quasi fortgesetzt wird. Ja, weil Remedy sagt ja selber zwar, keine Angst, das wird eine vollwertige Alan Wake-Erfahrung und die verteidigen das ja total. Aber auf der anderen Seite, ich fand Alan Wake echt richtig gut. Ja, ich und auch. Also so gut, dass es mindestens mal eine Fortsetzung verdient hätte. Ja. Und nicht so ein paar billige DLCs und auch jetzt nicht so ein. Weil ich meine, es gehen ja auch so technische Einschränkungen einher mit dem Arcade-Titel. Klar. Du kannst halt nicht irgendwie ein Spiel anbieten. Ich glaube, Microsoft hat da irgendwelche Beschränkungen, dass es nicht über 2 GB oder so oder weniger so übergehen soll. Ja, aber ich muss erstmal gucken, was da kommt. Was haben wir denn jetzt? Der Kova kommt wieder. Kova kommt. Kova weg. Ich meine, wir haben bisher nicht mehr gesehen als den Titelscreen. Ja. Und ein Screenshot. Ja. Echt? Den habe ich nicht gesehen. Ja, es sah so aus wie im Spiel. Also es sah aus wie Alan Wake. Ihr redet gerade von dem Alan Wake DLC. Nein, wir reden von den Alan Wake X-Bla-Fortsetzung. Entschuldigung, stimmt, meine ich auch eigentlich. Ja, ich verfolge die Alan Wake Foren und die Leute von Remedy, aus denen ist nichts rauszuholen. Ist wohl auch besser. Ah, hast du da selbst angerufen oder was? Ja. Tagtäglich. Ich rufe schon sogar meine Anwälte an, ob die mir nicht weiterhelfen können. Oh, ja. Meine verfassungsmäßigen Rechte und so weiter. Ja, es ist wirklich wie bei Enslave, ne? Das sind wirklich eigentlich vom Spielprinzip massenkompatible Spiele. So, die kapiert jeder und die sind wirklich nicht schwer. Aber irgendwie sind die totale Misserfolge geworden und bei Enslave habe ich es auch nicht verstanden. Also Enslaved habe ich wirklich nicht verstanden, weil das war ja eigentlich eine zugängige Sache. Aber was du ja viel hast, ist auch bei Spielen, die im Endeffekt gut werden, dass die eine sehr chaotische Produktion hinter sich hatten. Und da gehört Alan Wake auch einfach dazu. Ja, das stimmt schon. Die waren ja jetzt doch, wie viele Jahre haben sie da dran gesessen? 5 oder 5? Und ich muss ja sagen, da muss ich sogar Duke Nukem Forever in Schutz nehmen, weil ich glaube, die haben wirklich in 8 Monaten ein ganz neues Spiel programmiert. Und halt nur die Assets importiert. Da scheinen sich ja jetzt, glaube ich, auch die Geister bei Duke Nukem, was wer wie viel gemacht hat. Und das werden wir auch nicht mehr rausfinden. Nicht wirklich. Aber dafür soll es ja auch eine Fortsetzung geben, habe ich gehört. So Sachen wie L.A. Noire. Ich meine, das ist halt einfach. Ich habe nur gehört, dass die Leute sollen sagen, das war ein Albtraum, daran zu arbeiten. Und selbst wenn es halt gut wird, ist es halt einfach als Projekt total an die Wand gefahren. Ja, komisch irgendwie, ne, dass sich die Leute von Team Bondi kurz nach Release von dem eigentlich sehr erfolgreichen L.A. Noire da irgendwie insolvent melden mussten. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Aber haben sie da nicht auch ein bisschen gegen Rockstar geschossen? Ja, genau. Aber ich glaube einfach, das ist dieses übliche katastrophale Projektmanagement, was einige Entwicklungsstudios haben. Tja. Also es sollen schon mehr Entwicklungsstudios daran kaputt gegangen sein, größer zu werden, als kleiner zu werden. So. Größer werden ist ja auch kacke. Echt schade, ey. Sehr schade. Enslaved fand ich so geil. Ja, das war ja, sie haben ja jetzt noch eine Chance mit DMC. Ja. Devil May Cry. Ach, die machen Devil May Cry. Das neue Devil May Cry. Also, wie, Moment, also Tim Ninja macht das neue Devil May Cry? Tim Ninja macht das. Ja. Wenn das jetzt auch kein Erfolg wird, dann ist da echt der Wurm drin. Boah, das wusste ich gar nicht, das ist ja geil. Freude. Devil May Cry ist cool, aber das ist dieser Reboot, ne? Mit neuem Design. Hast du Freude, schöner Getterfunken auf deinem Handy? Nee. Sehr geil. Ja, cool. Da kriegt ja gute Laune. Ich dachte, die sind jetzt irgendwie weg vom Fenster. Nee, eine Chance haben sie noch. Ja, weil ich fand Heavenly Sword schon so cool. Und Kung Fu Chaos war auch ein total geiles Game. Ja, das war dieses kleine, heute würde man sagen, dieser X-Blast-Titel. Ja, Jesse erinnert sich bestimmt noch. Ja, das war cool. Das war ein witziger Multiplayer auch einfach. War Kung, War Kung Fu Chaos das mit dem Vierspieler auf dem Dreamcast? Ja. Nee. Nee, das war nicht Xbox. Das war aber, glaube ich, das war Seitenansicht, ne? Ja, teilweise. Ja. Also, es ging mal so ein bisschen 3D über. Und das war, hatte immer irgendwelche Szenen oder bekannten Sets aus Hollywood-Klassikern. Genau, und das war das. Und es war dann irgendwie cool. Und dann halt natürlich mit der Kung Fu Fighting-Melodie. Und ja, es ist halt so witzig gewesen, weil besonders, wenn man zu viert dann da auf dem Bildschirm rumgehüpft ist, hat man sich gegenseitig die Fresse poliert. Das war so geil, und sich eigentlich, obwohl man sich ja auch unterstützen konnte teilweise, irgendwie immer nur den Weg blockiert und immer dann fies gelacht, wenn dann der andere ziemlich brutal verletzt oder gestorben ist. Und dann, ja. Das war schon herbe, makaber. Da gab es irgendwie ein Level, wo die Titanic gesunken ist und du bist dann da kämpfend hoch. Das war schon krass und ich kann mich an ein so ein Minispiel erinnern, da hast du musstest du dir immer so einen Kran entgegenschleudern. Es gab so einen Kran, der stand in der Mitte und drumherum waren dann auch so Pfeilern die Figuren aufgestellt und du musstest dann immer den Kran im richtigen Moment in die andere Richtung schlagen. Der hat sich dann natürlich immer so im Uhrzeigersinn oder im Gegenhalt gedreht. Irgendwie, und wenn ich rechtzeitig gedrückt hatte, ist dann von diesem Pfeiler runtergekickt worden und das hat so viel Spaß gemacht. Ja, es war doch schon sehr schwarzhumorig. Ja, war cool. Schadenfreude-Spiel. Ja, schade, dass das... Das ist auch gar nicht, ich glaube, das läuft auch gar nicht auf der 360 als kompatibel im Kompatibilitätsmodus. Ja. Gutes Game. Ja, Alan Wake, ey. Oh, 5 Jahre lang dran gearbeitet und dann sowas. Ja, also ich würde den schon, den finden von Remedy, weil ich die Typen ja auch sehr mag, keine Ahnung warum, irgendwie einen Erfolg Max jetzt Payne mit gemacht dem, haben. Vermutlich genau, einen großen Erfolg jetzt irgendwie noch mit Alan Wake wünschen, weil die haben ja sehr in dieses Franchise, obwohl es noch keins so richtig ist, investiert, ne, halt mit dieser gesamten Beschreibung des Universums und geplant als episodischer Inhalt und all das und ich weiß nicht, also ich würde das schön finden, wenn die da jetzt ein bisschen mehr Erfolg sähen. Ich würde eher schön finden, wenn die wenn die mal lernen würden, was Abgeschlossenes zu machen. Also sagen wir so, ich habe jetzt, mir sind die DLCs zu Alan Wake eher auf den Wecker gegangen. Weil Alan Wake war so ein schön, war jetzt rein von der Story her so ein schönes Komplettpaket. Und ich habe den Abspann gesehen und da war der David Bowie Song drin und ich dachte, wow! Und aber dann jetzt dann, ich hätte eigentlich nichts mehr nachgebraucht, zumindest nicht sowas. Was dann noch ein offenes Ende und noch ein offenes Ende. Und also ich glaube, die beiden DLCs, das haben die, also in Worten von Remedy war ja das Spiel die erste Staffel. Ja. Und diese beiden DLC, das waren dann so quasi Specials, Fernseh-Specials, genau. Oder so. Ja. Und die man die sehen oder spielen Content. kann, aber nicht unbedingt muss, um die Gesamtstory zu verstehen. Und deswegen wäre der zweite Teil jetzt auch die zweite Staffel dann geworden. Oder es wird, wenn es denn irgendwann vielleicht mal kommt. Ja. Und deswegen fand ich das jetzt mit den DLCs jetzt nicht ganz so tragisch. Den ersten, der war auch dann gratis bei meiner Kaufversion dabei gewesen. Oha! Und was war das denn? Ein Handy? Da muss doch mal ein Handy. Also der erste DLC war dann noch gratis dabei gewesen bei der Kaufversion. Den zweiten habe ich dann mir relativ günstig, weil ich muss zugeben, Alan Wake lag über ein Jahr bei mir eingeschweißt im Schrank. Und ich kam einfach nicht dazu, das zu spielen. Mhm. Also Micha hatte mir damals gesagt, das kam ja im Frühjahr, meine ich, irgendwie raus. Mhm. Und da hatte Micha mir noch gesagt gehabt, ja, spiel das mal lieber im Herbst oder so, dann ist es eher ein Spiel, was man im Dunkeln spielen soll und so. Ja, und das aus dem Herbst wurde dann Herbst ein Jahr später. Ja, war bei mir nicht anders. Und aber ich war trotzdem sehr angetan von dem Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. War schön spooky, witzig, teilweise vielleicht manchmal ein bisschen zu witzig übertrieben mit dem ja, genau, mit seinem Manager. Das war dann manchmal ein bisschen zu, fand ich. Oh. Aber war nicht, sag ich mal, allzu übertrieben draufgetrimmt als Comic Relief. Ja. Ich fand das sehr schön. Die Landschaft sah geil aus. Hatte ich selten bisher in so einem Spiel erlebt. Das, auch mit dem Licht und Schatten, wie geil das da gespielt wurde. Ja. Weil noch eine Szene, wo man irgendwie so eine große Brücke überquert und am Ende der Brücke war dann nur so ein halt etwas im Lichtkegel zu sehen, was aussah wie ein Drache oder so im ersten Augenblick, was du dann aber man war dann nur so ein Bagger oder so, der dann von hinten so angestrahlt wurde. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, also erstens, obwohl das eigentlich Grusel und eigentlich ja schon Horror ist, es nicht so in your face. Ne? Es ist nicht besonders blutig oder so, nee. Und es ist auch nicht so blutrünstig, und sondern es baut wirklich auch Spannung auf und weckt dann halt durch diese Lichteffekte viel von deinen Urängsten. Fand ich sehr gut. Und auch sehr gut finde ich, also für ein Mainstream-Spiel, für ein Mainstream-Horrorspiel vor allen Dingen, ist es erstaunlich eigenständig. Ja. Weil es hat nichts mit Zombies zu tun, es hat nichts mit so Silent Hill-Monstern zu tun, es hat nichts mit den anderen Horrorkreis, es hat nichts mit der Hölle zu tun oder so, so Doom-mäßig. Kinder, und so. Die Köpfe verdrehen. Ja, es hat auch nichts mit Doom oder sowas, also nicht diesen Horrorkram, den man so kennt. Es sind kein Splatter, soll ich sagen. Es ist keine Kopie von einem japanischen Horrorfilm, es ist keine, ne, es hat genau kein Splatter. Es ist relativ eigenständig. Also das Einzige, was du kennst, ist, es ist so ähnlich wie ein typischer Stephen King-Roman, es geht um Autor. Hat man als Film in der Form schon relativ oft gesehen, aber als Spiel halt noch nicht irgendwie. Ja. Und dann bauen sie da ja wirklich eine total geile, interessante Welt mit diesen Wäldern und so auf und so, und fand ich total beeindruckend. Und was ich auch cool fand jetzt von den Waffen her gesprochen, dass das wirklich auch mal Waffen waren, wo man sagen können, yo, die könnten da rumliegen, so ein Jagdgewehr oder so eine Flare-Pistole. Das fand ich auch, hat zum Realismus halt des Spiels beigetragen. Für mich. Ja, man ist das gar nicht mehr gewöhnt, weil das ist, glaube ich, da so ungefähr da wie damals, als das erste Silent Hill rauskam. Und da stand ja auch in den Previews, es gibt keine Raketenwerfer und Laserzielgeräte. Und was ist denn das für ein Spiel? Macht doch keinen Spaß, so eine Laser- und Raketenwerfer. Ja. Laserraketen. Ja, aber dass die Hauptwaffe eigentlich ja dann deine Taschenlampe ist. Und, oder beziehungsweise seine große Taschenlampe, die wird ja auch dann upgradet so im Laufe des Spiels. Das fand ich halt witzig daran. Und doch, das hat ja... Mal schön Kaffee hier. Mal einen schönen Kaffee. Sehr gefallen. Doch, und Micha sammelt Kaffee-Thermos. Ich muss ja sagen, nicht wie der zweite DLC von Alan Wake. Das klingt doch eher wie, als würde jemand in das Zimmer urinieren. Ja, machen wir auch. Ich wäre so ein Game, was Jesse zocken könnte. Was? Ja, Alan Wake. Weil es auch um Schriftstellerei und viel um Schreiben geht und so. Ja, und darum in Tassen zu urinieren. Ob wir in unsere Tassen urinieren. Ja, warte, wir urinieren in die Ecke, nicht in unsere Tasse. Was denkst du denn? Oh, sorry, das habe ich nicht richtig gehört. Ich habe keine Surround-Kopfhörer. nee, meine Frage heute. Es sinkt für Sie das Niveau. Genau. Wie jeden Abend. Nein, aber der zweite DLC, Michi, du musst auch zugeben, dass der schon so dermaßen abgefuckt gewesen ist. Der war da schon fast so ein bisschen wie, als würde... Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Irgendwas anderes Cooles treffen. Also, ich finde auch, dass der schon... wo wir das Thema ganz am Anfang schon hatten, der hat auch so ein bisschen so Scarecrow-mäßige Abschnitte, fand ich. Ja, alles total abgefuckt und so aus... einzelnen Erinnerungsbruchstücken zusammengesetzt wurde, die Szenerie, das sah schon cool aus. Diese Spirale, nee, nicht Spirale, dieses Riesenrad. Ja. War da wohl The Hammer. Yep. That Hammer. Ich sag mal, ich meine, immer wenn wir über Alan Wake reden, reden wir irgendwann ja auch immer über Deadly Premonition. Habt ihr da das Statement vom Sweary 65 oder wie er heißt? Keine Ahnung, irgendein der Designer gehört, hallo, hat einer Geld? Ich würde gern mehr Deadly Premonition machen. Ja, stimmt. Ja. Nee, hat da schon einer drauf geantwortet? Oder? Ja, ich habe also gesagt, einen Zehner könnte ich wohl geben. Ich habe ihm zwei Wärmepflaster zugeschickt. Ich eine Kaffeekanne. Und mit der Aufruft, das ist guter Kaffee. Ah, verdammt guter Kaffee. Verdammt guter Kaffee. Fuck you and my coffee. Excuse me. What? This is a damn fine cup of coffee. Yeah. Und dann die andere Stelle so, wo den Kaffee ausspuckt. Damn, Good Coffee. Ja. Ah, großartig. Ich frage mich gerade, ob Michael überhaupt weiß, worüber wir geredet haben. So. Ja, ich weiß nicht, ob Twin Peaks. Komm hier rein, hallo. Deadly Premonition war gerade das Thema. Ja, eben, damn, wir fahren Cup of Coffee, Twin Peaks. Ja, gut, okay. Ja. Darfst du ja gehen. Ah, warum hast du mir jetzt was mit Kohlensäure gegeben? Das war. Ach ja, stimmt, du trinkst ja gar nicht mit Kohlensäure. Kaffee mit Kohlensäure, das ist ja sehr. Warte, ich tu dir einen. Haben wir noch einen? Nee, ich meine. Ja, wir haben sie eben gerade durch den Aqua Maker gejagt. So. Ja, egal. Mit Bubbles. Ja. Hey, aber wenn wir gerade über Twin Peaks reden, können wir natürlich auch über Alan Wake reden. Haha, ha, nice. Ja, nein. Jetzt mal wegen Spiele und so, ne? Hat jemand von euch Binding of Isaac gespielt? Ja. Nein. Nö. Ich habe die letzten Wochen, ich habe fast nur Indie-Spiele gespielt. Das ist ganz schlimm. Binding, hast du den Trailer gesehen, Jesse? Also ich habe Binding of Isaac. Ja. Oder wie auch immer. Hat das was mit Dead Space zu tun? Nein, einfach nur Isaac, nicht Isaac, Isaac Clarke. Isaac, der biblische Isaac. Genau. So. Der Isaac. Ja, aber das da habe ich dieses Humble Bundle gekauft. Erinnerst du dich? Was ist das Humble Bundle? Humble Bundle hat er gekauft. Ja. Ihr kennt doch die Indie-Humble-Bubbles? Die Humble-Bubbles? Ja, ja, auf jeden Fall. Schweigen der Hummel, oder? Also diese bezahl so viel du willst und dann kriegst du ein Paket Spiele dazu, Packs. Und ich zahl nix. Ah, ja, jetzt. Ah, ja, genau. Und ich hab's zum Vollpreis gekauft, weil da gab's das Humble the Bubble noch nicht. Ja, ich hab das erst geholt, weil ich wollte unbedingt die Beta von Voxatron spielen. Es ist ja nicht mal eine Beta, es ist ja eine Alpha. Und da war coolerweise auch das Isaac-Game dabei und ich finde das so durchaus ganz gut. Was ich find's doof. Du findest doof? Oh. Nee, also Stimmung ist cool. Also ja. ist so ein bisschen so ein Kunstspiel, denke ich mir. Also ist halt auch so voll anspruchsvoll, weil du schießt ja mit deinen Tränen und so. Ja. Und wow. Da kommen so Fleischklöpse. Genau, es sieht ja aus wie Zelda, aber spielt sich wie ein Twin-Stick-Shooter. Ja. Und ich finde es persönlich, ich finde es einfach arschschwer. Und es hat genau das, was ich bei jedem Spiel immer absolut hasse, wenn es das hat. Es hat das Problem... es hat das Problem, dass wenn ich irgendwie Zeit drin investiere, ich nicht das Gefühl habe, weiterzukommen. Weil wenn du stirbst, fängst du ja von vorne an. Ja. Und zwar ganz von vorne. Ja. Und ich habe zwar irgendwie gehört, man soll stärker werden, aber ich wüsste jetzt nicht, in welchem Sinne. Dickere Tränen. Das Update-System ist total cool, weil das Update-System ist so, du wirst richtig aufgecybert. Ja. Also, ne, das ist, wenn du irgendwie, was weiß ich, da gibt's halt ein Update, also Mamas BH oder so, das irgendwas macht und dann trägt er das auch wirklich die ganze Zeit. Ja. Oder halt kriegt irgendwie ein drittes Auge oder so und dann läuft halt immer mit diesem dritten Auge rum. Du trägst BHs von deiner Mutter und ein drittes Auge. Ja, man muss das mal kurz erklären. Und zwar, die Geschichte ist, dass Isaacs Mutter, die guckt den ganzen Tag Bibel-TV. Ja. Und, ist ja, voll crazy gläubig. Ist total gläubig und super, ja, wie sagt man, christlich, fromm. Voll die Bitch! Genau. Ja, also total verrückt auf jeden Fall. Nee, die ist natürlich eigentlich voll die Christin. Dann kommt irgendwann Gott. Ja. Hallo, Isaacs Mutter. Ja. Opfer doch mal deinen Sohn. Okay. Und so ungefähr ist das. Ja, genau. Und irgendwie, das ist total geil animiert. Das ist von dem Designer, der auch Super Meat Boy gemacht hat. Und also das merkt man auch in diesen, es sind eigentlich total süße, knuddelige Comicfiguren. Aber die warten dann. Also man muss erklären, Isaac flüchtet dann vor seiner Mutter durch eine Luke in den Keller und du spielst dann in diesem Kellergewölbe und da sind nur böse Kreaturen und Gerüchten zufolge sind das alles seine verstorbenen Brüder und Schwestern. Genau, irgendwie die sind alle deformiert und total eklig alles und er wartet durch Kot und schießt mit seinen Tränen und so. Eigentlich ist das super krass und super eklig. Aber es ist alles gezeichnet wie Super Meat Boy und das kennt ihr alle. Das ist so total süß und ist ja wie in der Bibel, ey. Mit so großen Kulleraugen und so. Und also ich, Michi, ich kann dein Problem verstehen, denn ich hab ehrlich gesagt nur zwei Runden gespielt und danach war ich. Ja, du bist ja auch gestorben. Ja. Ja, und danach habe ich es nämlich nochmal gezockt, als du dann weg warst. Und ich weiß nicht, also es ist kein Spiel, womit ich mich jetzt tagelang beschäftigen kann, aber ich fand das jetzt für eine Ausführung einer ungewöhnlichen Idee eigentlich ganz cool. Aber ich bin eh nicht so der Dungeon-Crawler-Typ. Also ja. Ich kann mich jetzt nicht so lange mit Spielen beschäftigen, wo man durch Ewigkeiten durch Dungeon crawlt. Die dann auch, es ist ja da auch noch alles zufallsgeneriert und genau. Du hast ja, es gibt da jetzt nicht so wirklich eine großartige Geschichte, außer die Endgegner, die du dann irgendwie triffst. Und für mich ist es eigentlich mehr so eine interessante Designstudie als ein Spiel, das mich jetzt tagelang hält. Aber ich fand es trotzdem cool. Es hat wohl ein sehr vielschichtiges Gameplay-System, wie ich gelesen habe. Ja. Also so richtig halt immer so festgelegte Anzahlen von geheimen Level, die man immer auf ähnliche Sachen aktivieren kann. So ganz viele versteckte Ebenen über Ebenen, die komplett an mir vorbeigingen. Aber sie sind da. Ja, ich bin da. Ich steige da jetzt auch nicht so voll rein. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Aber nicht, wie sagt man? Gut genug. Ja, für mich. Also es interessiert mich persönlich nicht so sehr. Als dass ich mich das jetzt länger irgendwie fesseln könnte. Aber gut, ich habe es jetzt hauptsächlich durch das... Eigentlich wollte ich ja Voxatron spielen. Hat das schon jemand von euch gezockt? Nein. Du weißt doch nicht mal, was das sagen soll. Ich weiß gar nicht, was es ist. Voxel kennt ihr, ja? Ja. Also ich kenne Castle Voxelstein 3D. ihr kennt doch alle Outcast. Ja. Ja. Das coole Spiel mit Cutter Slate. Was ich nie installieren kann. Mit Bruce Willis als deutsche Synchronstimme. Manfred Lehmann. Ich dachte, du meinst die Band, der mit einzelnen Voxeln schießt. Was? aber kennt ihr alle, ne? Ja. Bleibt bei Megatron. Und diese Grafiktechnik, also dass die Landschaft wurde ja mit Voxeln realisiert. Und das ist so eine... Oder wie bei Comanche. Like was? Polaroid Pizza? Mann, das war ein Zitat von Outkast aus dem Song Hey Ja. Boah, ihr müsst jetzt lass ihr mich ja doch mal ausreden. Ihr müsst mit diesen Drogen aufhören. Oder wir haben nicht genug davon. Jetzt mal im Ernst. Ja. So, Voxel, ne? Oh. Delta Force kennt ihr bestimmt auch. Ja. Und ihr kennt bestimmt auch Comanche und ihr kennt bestimmt auch. Das ist also auf jeden Fall diese Grafiktechnik, dass Höhenunterschiede in Pixeln dargestellt werden. In Voxeln. Genau, voluminisierte Pixel. Genau, das gibt es auch. Das gibt es auch in Spielen, die auf Polygonen aufbauen. Zum Beispiel ist das in Crysis so, dass die Landschaften mit Voxeln unter anderem auch mitberechnet werden. Und so. Minecraft. Und natürlich Minecraft. Minecraft und auch? Unglaublich! Oh, schön. So, geht weiter. Was ist denn jetzt mit Voxatron? Ich weiß nicht, ob er irgendwie Luftballon eingeatmet hat oder so. Ich schon. Jedenfalls, Voxatron ist ein Twin-Stick-Shooter. Erstmal von der Mechanik her und ist aber schon sehr leicht wie 3D-Game Heroes aufgebaut, wie die Zelda Hommage für die PlayStation 3. Ist aber, wie gesagt, hauptsächlich halt so ein Twin-Stick-Shooter und lebt davon, dass diese ganze Grafik so einen retro, aber trotzdem physikbasierenden, recht modernen Grafikstil hat. Also wenn du zum Beispiel eine Säule zerschießt, dann zerspringt diese Säule auch physikalisch korrekt, aber halt in großen Pixelstücken. Ah, da erinnere ich mich doch, dann habe ich das gesehen. Das hast du gesehen, ne? Ja, es sah ja aus wie eigentlich Zelda, ne? Ja, es sieht auch eigentlich aus wie Zelda, aber hat halt lebt von diesen Retro-Vibe. Ist vom Spiel her jetzt nicht so besonders komplex, finde ich. Und kommt jetzt, ich weiß nicht, wie lange man sich damit beschäftigen kann, aber es ist auf jeden Fall, also mich machen Voxel ganz schön an. Ich weiß nicht wieso, weil irgendwie ist diese Ästhetik in Voxeln, also gerade bei Outcast, finde ich total schön. Irgendwie hat das was... Es wirkt ein bisschen, also jetzt bei diesem Voxeltron oder wie das heißt, ja. So ein bisschen wie Lego. Ja, ein bisschen, ne, wie Lego. Also ich glaube, 3D-Dotain Game Heroes, das ist ja eigentlich polygonbasiert, aber das kommt so vom Stil eigentlich am nächsten da dran. Irgendwie. Fand ich ganz nett. Ist aber, wie gesagt, eine Alpha, also wird noch lange dran gewerkelt und geschraubt und da kommt noch auch richtig viel, eine richtig dicke Singleplayer-Kampagne dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, die in der Alpha jetzt auch mehr so testweise da drin ist. Aber es hat uns ja bei Minecraft auch nicht aufgehalten, eine Alpha zu spielen. Ja, also Twin-Stick-Shooter. Und du kannst dich von Bild zu Bild bewegen. Also das Bild ist halt im Grunde genommen eigentlich immer fest. Es sind immer einzelne Räume. Mhm. Die scrollen manchmal auch ein bisschen mit, aber es sind im Grunde genommen immer einzelne Räume. Und du läufst von Bild zu Bild. Ist das denn jetzt eher abstrakt von den Bildern her? Oder ist das schon... Ja. Würde ich sagen. Also es sind auch sehr abstrakte Gegner. Es sind Dämonen zum Beispiel oder so. Es gibt nicht so wirklich einen richtigen Kontext in der Alpha. Also es ist wirklich erstmal nur so ein paar Level, um da reinzukommen. Es gibt auch einen Level-Editor zum Ausprobieren. Es gibt auch einige User-Level, die durch den die über die Webseite runterladbar sind und so. Und es ist eigentlich wirklich mehr zum Testen, ob die Grafik-Engine funktioniert und so weiter. Man kann schon spielen, es gibt einen Arcade-Modus, man kann schon auf Highscore zocken, macht auch Spaß. Also wenn einem Twin-Skin-Shooter wie Geometry Wars oder so auch gefallen. Aber hat halt diesen geilen Retro-Flair. Es ist sehr einfallsreich, was den Einsatz dieser Technik betrifft. Denn es gibt zum Beispiel dann unterschiedliche Waffen. Natürlich. Du hast dann halt so standardmäßig so einen Einzelschuss und dann auch so einen Dreierschuss und so weiter, aber es gibt auch eine Waffe, die baut zum Beispiel vor dir den Level wieder auf. Also dann kannst du so Minecraft-mäßig Blöcke vor dir platzieren und den Gegner den Weg versperren. Ach so. Und es gibt es auch umgekehrt, dass du zum Beispiel irgendwie Waffen hast, die den Level komplett zerstören. Also so ungefähr wie bei wie hieß das mit auf dem Mars da? Das letzte? Red Faction. Red Faction, genau. Ja, ganz grob eigentlich. Schwer zu sagen. Ich meine jetzt nur vor dem Auseinanderdeppern und wieder zusammenbauen. Ja, ja. Weil das war ja da mehr so ein Fail-Safe-Mechanismus, damit man, was weiß ich, die wichtigen Questgeber zwar zerstören kann, aber dann wieder zusammenbaut. Wie hieß das? Armageddon, ne? Armageddon hieß das letzte, ja. Das fand ich super enttäuschend. Hast du jemanden gespielt? Nee. Nee. Das sieht doch keinen. Ist auch besser so. Doch, es sind nämlich kurz, als ich gesehen habe, dass ich eine Sache spielt da wie The Descent früher auf dem PC, ganz früher, aber das war's dann auch. Achso, ja, The Descent war cool. Ja. Aber sowas muss mal wieder kommen, ne? Ich glaube, die Leute sind nicht bereit, noch so viel Gehirnschmalz in Navigation zu bringen. Boah, The Descent war doch endgeil. Der Hammer. Ja, aber ich habe mich da so verflogen, das glaubst du gar nicht. Ja, aber jetzt mit den Game-Controllern, mit den zwei Sticks drauf, das muss doch super funktionieren. Ja, ich meine, man hat es ja damals so ähnlich schon gesteuert, oder? Ja. Ja, also ich finde, jetzt wird das gerade erst recht gehen irgendwie, um was vor allen Dingen technisch möglich ist. Oder mit Kinect. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann iPhone. Auf den Kopf fliegt und so, das ist total, ja. Boah, Descent war mega. Ich habe wirklich alle drei gespielt. Ich fand die alle. Also den dritten, den fand ich dann nicht. Gespielt, ja. Ich habe auch zwei gespielt. Den dritten fand ich dann nicht mehr so gut, aber die ersten beiden waren Bombe. Der dritte hatte mehr Story, oder? Ja, und auch so Außenlevel. So kurze Abschlüsse, die draußen waren. Aber ich fand, das war, also technisch war es ganz gut, ist auch nett, aber fand ich nicht mehr so gut. Und dann gab es dann noch Forsaken, kennt ihr das? Mhm. Ja. Das war so, es fand so, geht so. Es hat mir nicht so gut gefallen, aber es war für viele ja mehr so ein Grafikblender. Es war ja das Übliche. Ich habe jetzt meine neue Voodoo. Oh, ich zeige dir jetzt Unreal und Forsaken. Unreal. Gab's da überhaupt schon eine Voodoo? Ich hatte da noch eine Elsa 3D-Karte. Ja, aber darauf hast du dann keine spiegelnden Oberflächen in Unreal gelegt. Die war also scheiße. Das gab's doch auch für die PlayStation. Forsaken, ja. Forsaken, ja. Ich habe auch nur von Descent und Forsaken die PlayStation-Version, weil... Was? Ja, aber wobei, man kann ja mittlerweile mit der DOS-Box ganz gut die alten Spiele noch spielen. Das war eine Zeit eigentlich möglich, deswegen hatte ich mir mal die PlayStation-Version. Die sind so okay. Also Forsaken war ja eh mehr ein Nintendo 64-Game irgendwie, was dann auch auf... Stimmt. Ja, ne? Und PC war ja mehr... Also der Multiplayer funktionierte im PC zum Beispiel nicht so richtig. Okay. Der ist immer abgestürzt, daran kann ich mich noch erinnern, die Netzwerk-Session, die wir früher gemacht haben. Aber das war ja ursprünglich Nintendo 64 und dann gab es einen Port für PlayStation. Doch, ja. Aber PlayStation-Version ist schon ganz okay. Also es ist nur ein bisschen blöd, dass du, ich glaube, irgendeine Einschränkung gab es. Ich glaube, mit Analog-Sticks konnte man nicht benutzen oder so. Man konnte sich nur eine Textur aussuchen und die hat man jetzt auf dem ganzen Level. Das war noch die Zeit, wo die PlayStation-Ports relativ cool waren. Und ich habe von diesen älteren Spielen auch noch ein paar ganz gute Ports. Ja. Descent war auch ganz okay. Da war nur so das Ding mit der Framerate nicht immer so optimal. Also es gab bessere Ports von PC-Spielen. Mhm. Bei Descent gab es doch irgendwie die derbsten 3D-Emulier-Effekte, oder? Irgendwie so, dass du dir zwei Bilder nebeneinander konntest anzeigen lassen und du dann so schielen musstest, dass du ein richtiges 3D-Bild das gab's ja bei Magic Carpet schon. Stimmt. Jetzt gehen wir aber ganz weit zurück. Oh ja, Magic Carpet. Was für Magic Carpet. Haben wir auch. Bullfrog hieß er. Das gucken wir gerade mal so ins Regal. Geiles Teil, ja. Da gab es auch zwei Spiele von, ne? Ja. Hey, ich musste heute. Aber es wird ja irgendwann so schwer. Oh also, ja, das war schwer. Da, mir hat es am meisten Spaß so gemacht, als es noch keine Gegner gab. Ja, genau. Also ein bisschen die Räume hochziehen. Ja. Stimmt wirklich. Wenn du dann irgendwann in die gegnerische Zitadelle geflogen bist, das wird dann so heavy. Ja. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Nee, ich gehe wieder zurück. Peng, peng, peng, peng, peng, tschüss. Boah, ich weiß noch, als das angekündigt wurde, das war dann auch so groß geschrieben, so mit 3D-Grafik und voll 360 Grad fliegender Teppich. Auch mit geilem Render-Trailer und so. Render-Trailer? Und geil. Ja, ja, ja, klar. Und vor allem... Render. Ich bin Render. Aber so ein Anhänger mit ganz vielen Kühen drin. Ja, aber die ich meine auch die Idee, fliegender Teppich. Kauerbomber. Ja, auch mit dem Zaubern, das war ja das war richtig. Ja. Wirklich was ganz Neues und irgendwie groß angekündigt und dann war das Spiel bockschwer. Ja. Das war so cool. Ich fand, das war auch vom Flair richtig geil. Irgendwie mit diesem Orient-Flair. Und der Soundtrack. Oh, ja, der geht mir nicht aus dem Kopf. War echt cool, auf jeden Fall. Tja. Hey, lustig, dass wir jetzt gerade über Bullfrog reden, weil ich habe heute früh beim Zähneputzen... High Octane hast du gespielt. beim Zähneputzen dachte ich... Ja. Erst darüber nach, wie cool das wäre, wenn es eigentlich einen dritten Dungeon Keeper geben würde. Naja, es gab ja dieses Dungeons von irgendeinem deutschen Entwickler. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nein! Doch, ja. Ich schon. Das ist war ja nicht so toll. Das war so ein Dungeon Keeper-Klon, ne? Ja, das war ein bisschen verdooft. Ich bin ja auch übrigens immer noch der Meinung, dass Dungeon Keeper eigentlich der zweite Teil von Theme Hospital ist. Und Theme Hospital ist das andere Teil von Theme Park. Nee, also wenn du mal drauf achtest, so die Mechaniken sind eigentlich sehr, sehr ähnlich zwischen Theme Hospital und Michas geiler Karre. Ja, wir sind hier in der Großstadt hat, gerade da. Ja. Da muss man schon mal zeigen, was man hat. Neue Surround-Anlage. Nee, bei Theme Hospital hast du ja auch immer solche Zonen abgesteckt. Ja. Und dann sind da halt Büros entstanden und so, dass wir eigentlich... Ich sehe schon, ihr folgt meiner Theorie nicht. Doch, nee, ich höre ja, zu. Doch, nee, du führt weiter mal aus. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Nee, also Dungeon Keeper habe ich damals super gerne gespielt. Ja. Ihr Gürtel ist zu eng. Zeittag. Dungeon Keeper war ein super geiles Game. Aber nur der erste fand ich. Ja, also der zweite war. Der zweite war, ich weiß nicht, woran es lag, weil eigentlich war der zweite, also war technisch wesentlich weiter und war. Gesundheit. Oh, ja, Gesundheit. Jess ist ja leer geschrieben, Nostalgie. Und, ja, und ich habe jetzt erst Blazing Dragons Sonic 3. Ja, okay. Aber Dungeon Keeper, der erste, boah, wie geil dieses war Spiel der, war. Ja. War der zweite überhaupt noch von Bullfrog? Ja. Oh, okay. Aber es ist ja wie mit Black and White 2, dass der erste auch besser war als der zweite Teil. Ah, Black and White, ja. Ah, Black and White. Ach, die Schildkröte, ne? Hä? Da hatte ich mir damals Michael extra Jackson, noch... Michael Jackson, die Schildkröte? Was? Goku! Nee, Michael Jackson hatte doch mal ein Lied, was... Black or White. Ach so. Ich meine, aber eines der Tiere konnte, glaube ich, im Hubraum tanzen, oder? Das war, ich habe Black and White nie gespielt, oder? Weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ach nee, das war was anderes. Ich hätte mir damals extra für... Moment, nochmal. Was hattest du dir damals extra? Ich hatte mir damals extra für Black and White diese komische vibrierende Maus von Logitech gekauft, weil Black and White das unterstützt hat und sowas. Und das war die Feedback-Maus. Und dann hast du es erstmal in die Hose gesteckt, oder was? Nee, ich erinnere mich, ich habe das mal bei Karstadt ausprobiert. Und dann kam die Polizei, oder was? Geil! Oh, Mensch! Darf ich mir das mal in die Hose stecken? Deswegen steuert man mit freier Hand. Nee, der Treiber hatte so total. Also, er konnte auch außerhalb der Hose betrieben werden. Das ist ganz okay. Und. Das gab so total überflüssige Effekte, wie dass du die Ränder von Windows-Fenstern dann gefühlt hast. Ja. Und darüber gefahren bist. Das hat dich sogar aktiviert. Ja. War es auch gefühlsecht, oder? Ja, natürlich. Der Hammer. Ich hab mich dann mal zum Vergleich an einem richtigen Fenster gerieben. In welcher Abteilung warst du da denn? In der Fensterabteilung. Fensterreibeabteilung? Genau. Ja. Der Otixero, der Konstantin, der schreibt mir jetzt, oder Konstantinos, der schreibt mir gerade, dass Ote keine Zeit hat. Okay. Ah. Er wäre sofort nach dabei. Anderthalb Stunden! Was? Rage! Oh Gott. Ist Frieda nicht am Schlafen? Oh Gott. Nee, jetzt nicht mehr. Nee. Oh. Hast du gerade geklatscht oder was? Ja, so. Hast du dir gerade eine geklatscht oder? Du hältst jetzt die Fresse, Scheißblase. Aber ich glaube, wir versuchen das einfach am Wochenende nochmal, also nicht dieses, sondern irgendein anderes, wo dann vielleicht ein paar Leute mehr Zeit haben. Ob jetzt, ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Nein. Disclaimer, Frieda ist gerade nicht da, deswegen kann sie mir auch keine geklatscht haben. Oh. Kannst du dich jetzt mal ein bisschen scheiße benehmen, ne? Ja. Du rennst wahrscheinlich Hose durch auf. Die Gegend, ja, genau. Warte, welche Hose? Ja, du bist ja so uncool, ey. Ich bin nur am Waschen. Du bist zu Maschine, bitte. Nee, die ist gerade unterwegs und stellt sich mit ein paar Kollegen ordentlich einen rein. Das ist Waschmaschine. Das ist... auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte von der Nostalgie wieder ein bisschen zurück zum vorherigen Thema, nämlich Independent-Spiele. Ich habe einfach 3 Milliarden davon gespielt. Also das eine werdet ihr auf jeden Fall nicht kennen, das heißt wie The Gyrosate. Das sieht so ungefähr aus, als hätte man... Also das uneheliche Kind von Demon's Souls und Jill of the Jungle. und natürlich Serious Sam, The Random Encounter. What? Oh, wie ist das? Ich find's geil. Ja, echt? Also ich habe nur einen Trailer gesehen, muss ich sagen. Ich habe eigentlich schon im BAM-Podcast darüber geredet, aber der ist noch nicht live gegangen. Achso, ja, okay, aber erzähl doch mal kurz, ist das denn so, Serious Sam auf 2D transportiert? Also es ist, es hat erstmal so eine Oberlevel Dungeon-Karte, die so ein bisschen nach Zelda Link to the Past aussieht. Und so, also richtig down von oben, top down, nicht drop down. Und natürlich gibt es jede Menge Random Encounters. Und das funktioniert ungefähr so, der schaltet auf so einen Seitenscroll-Bildschirm um, es spawnen 3 Milliarden Feinde von links, Sam ist rechts und fängt dann an, nach rückwärts zu laufen. Also wie das im Spiel auch macht. Du siehst vorne 3 Millionen Feinde spawnen, du bist nur am draufheizen und versuchst immer nach hinten zu rennen, um Abstand zu halten. Und du kannst alle 5 Sekunden einen Befehl geben und zwischendurch kannst du ihn nur nach oben und unten steuern. Mhm. Also es ist so richtig so, Spawn, wow, zack, Menü. Welche Waffe nehme ich denn? Raketenwerfer, Ziel in die Richtung. Und dann geht wieder 5 Sekunden los. Wow, und während der Zeit schießt er halt und dann kannst du wieder aussuchen. Du hast, ich habe es nicht ganz zu Ende gespielt. Ich habe jetzt so weit gespielt, dass ich 2 weitere Mitstreiter gefunden habe. Und das ist gar nicht so, natürlich gar nicht so einfach, die anzuwerben. Weil es gibt erstmal sehr männliche Gedankenaustausche. Das ist so richtig so, du siehst den ersten Typen da stehen und der so, genau. Und der so, ey Mann, brauchst du Hilfe dabei, die ganzen Typen hier zu killen? Und Serious Sam dann, nee, aber du kannst trotzdem mitkommen. So auf diesem Niveau sind so die Gespräche. Und es gibt auch Rätsel. Rätsel? Das ist so richtig so, nach ein paar Karten siehst du irgendwo einen Schlüssel. Sam läuft darauf zu und so, ich hasse Rätsel. Und dann irgendwie holst du den Schlüssel, gehst damit zum Schloss. Das war ein gutes Rätsel. Und dieses ganze Spiel ist sehr Meta. 5 Meter mindestens. Mal jetzt kurz als Einschub. Hier schreibt einer in Twitter, dass er gerade nicht hier reinkommt im Mumble. Ja, aber ihr seid doch da. Dann muss das nochmal laufen. Der Server läuft, ne? ihr sprecht auf dem Server. Ja, klar, aber ist der geblockt für andere? Nicht, dass wir jetzt hier soll das denn funktionieren? Hat er sich vielleicht vertippt? Was kriegt er denn für eine Meldung? Warte, ich schreibe ihm mal eine Nachricht. Das ist der Pixel-Pinata. Nee, den wollen wir nicht. das habe ich nicht gesagt. Das schreibt dir nur Verbindung fehlgeschlagen. Er soll mal kaffeekiste.gottdns.com anpingen. Und mir die IP-Adresse sagen. Vielleicht ist da irgendwie gerade was falsch. Ich guck mal, wie gerade die öffentliche IP-Adresse ist. Ja, warte, du siehst ihn ja. Folgst du Pixel-Pinata? Ja. Ja, dann schreib ihm das mal. Ich überprüfe das gerade selber nochmal und... Das wäre jetzt der Hammer. Ich kümmere mich drum. Ist das Server so komplett gesperrt? So redet schon mal weiter. So 20 Leute versuchen sich einzuloggen. Es geht nicht. Ich habe alles eingestellt, dass 99 Verbindungen gültig sind. Ja, die nimmst du doch alleine schon weg, ey. Boah, mit deiner Fan-Leitung. Ja. Ja, ansonsten habe ich mal... kurz die Demo von Resistance 3 ausprobiert. Mhm. Enttäuschte Gesichter. No. So, ich hab's jetzt nicht wirklich ausprobiert, muss ich gestehen. Nee. Was soll ich sagen? Ach so, da ist mir direkt aufgefallen, eine Sache, die heute erstaunlich schwer ist. Das ganze Spiel hat kein automatisches Heilsystem. Also man kennt das ja bei Ballerspielen immer. Ja, bei Ballerspielen ist das immer so, dass man immer, wenn man in Deckung geht, dass man sich automatisch heilt. Seit mehreren Sekunden. Hi. Seit Halo Ach, irgendwie. Hi. Ja, seit Halo ist das so, ne? Und ja. Resistance hat das nicht. Und wirklich, in der Demo bin ich dann immer voll nach vorne geprescht und dachte, ja, ich bin unbesiegbar. Und wenn man euch bemerkt, dass meine Health einfach nicht wieder zurückgeht, weil du dann halt wirklich Health Packs einsammeln musst. Und das ist echt eine ganz schöne Umstellung. Gib doch Health Pack. Aber so ähnlich war es jetzt bei Batman auch so. Ist das auch so da? Also da hat man auch keine automatische Heilung. So gesehen, du musst halt erst gegen eine Gruppe kämpfen. Mhm. Und wenn du diesen Kampf oder gut bewältigt hast oder überstanden hast, dann kriegst du halt wieder auch Lebensenergie dazu. Also kann es halt schon mal sein, dass du ein bisschen angeschlagen durch die Level rumhüpfst. Das ist cool. Ja. Ja, ich finde, also gerade wenn man... Habt ihr Demon's Souls schon gespielt? Nope. Ja, also das, ne? Ja. Boah, also das müsst ihr spielen. Aber was sind denn so eure Pilots of Shameless denn zurzeit, so was ihr demnächst noch spielen wollt? Ja, fang du an. Du bist ja schnell. Ich habe seit Ewigkeiten einfach kein neues Spiel mehr gekauft. Das hilft. Nur geklaut. Gut, also wie ich jetzt drauf komme, für mich ist es relativ hoch. Ich habe jetzt da insgesamt 10 Spiele, die ich so vor mir habe, wobei Battlefield 3 immer noch auf dem Weg ist aus Singapur, das ist schon am 27.10. oder so verschickt worden. Ich denke, die beim Zoll sind noch nicht wirklich durch, oder das dauert irgendwie noch. Zoll zockt total. Ja, Zoll zockt alles erstmal und dann erstmal, dann wenn sie durch sind, wird es weitergeleitet, wird es wieder eingeschweißt und verschickt. Nee, ich hab deswegen jetzt, haben eingeschweißte CDs auch Fingerabdrücke. Genau, manchmal. Richtig. Nee, das ist dann so, dass Gears of War, gut, bin ich fast durch. FIFA 12 habe ich jetzt, kann man immer nebenbei noch spielen. Mhm. Dann habe ich jetzt noch Driver San Francisco bei mir zu Hause. Das möchte ich auf jeden Fall noch spielen. Dann habe ich noch ein paar echt ältere Klamotten wie Metro 2033 oder Transformers War for Cybertron. Habe ich noch, was waren dann noch so bei... Ja, Modern Warfare 3 habe ich jetzt natürlich auch schon zu Hause liegen. Schön, Balls to the Walls Action hier. Heute habe ich mir dann noch Rage und Skyrim geholt. Also, ich glaube, ich bin zwar gerade im Urlaub, aber ich glaube, ich muss den echt verlängern, so wie es aussieht. Oder das Jahr verlängern. Ja, das ist echt übel. Deswegen, also ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich nach Gears of War 3 jetzt reinlegen soll. Ob ich dann so einen kurzen... Was war das? Was war das? Der Koba noch da? Ja. Mein Twitter sagt mir gerade, dass es bei das ist. Ja, ich bin jetzt am überlegen, ob ich nach Gears of War 3 noch einen schnellen Modern Warfare Quickie einlegen soll oder dann doch etwas Längeres anfangen soll. Schwierig. Oh, ich bin froh, gar keinen Pile of Shame zu haben, weil wenn ich mir einen machen würde, könnte ich wahrscheinlich bis über meine Rente hinaus spielen, den abspielen. Und ja, ich hab ja eine Schuld beglichen. Ich habe mir jetzt Final Fantasy zu Ende angeguckt, Final Fantasy 13. Aber nur für 13.2 ja doch dann schon an, oder? Ja, deswegen, ich habe mir überlegt, ob ich ihm nicht nochmal eine Chance gebe. Zu Ende geguckt, also per Let's Plays auf YouTube? Genau. Ja, sehr gut. Also ich war gar nicht so weit weg vom Ende. Titelspiel. Ich glaube, ich mache mir dann manchmal aber lieber so kleine Starten, wo ich denke, jetzt spiele ich die mal zwei Wochen später. Okay, jetzt spiele ich mal was anderes. Ja, als die, das nicht gespielt hat. Die so hatte der bei mir jetzt auch angefangen. Ich hatte halt so ein bisschen mir auf Halte, sag ich mal, gelegt. Das waren dann Bayonetta und Metro 2033. Und Bayonetta hatte ich dann gespielt, aber dann kam ein anderes Spiel, Neuerscheinung. Die haben dann erstmal Vorrang für mich. Habt ihr dann Assassin's Creed Brotherhood habe ich auch noch da liegen und noch eingeschweißt. Ja, Schande. Und ja, ist... Oh, Eat Let. Na gut, das ist alles. Sortiert gerade auch. Shadows of the Damned einmal reingeguckt, Heavy Rain einmal reingeguckt. Das ist auch so fies, wenn es so Spiele gibt, die nicht wirklich enden. Die Erfahrung habe ich mit einem Pokémon-Spiel. Rennt nicht weg. Erzähl ruhig weiter, das sind vernünftige Rundenstrategiespiele. Rollenspiele, würde ich eher sagen. Oder so, ja. Ja, so ein Mix aus einem. Ja, was das Problem ist, Pokémon endet ja nicht so wirklich, denn du kannst ja versuchen, in einem Spiel alle möglichen erstmal zu sammeln und die auf Level 99 oder 100 hoch zu pushen, dann alle Orden zu sammeln, dann noch an Weltmeisterschaften und Minispielen teilzunehmen und dann dich auch noch bei anderen Spielern profilieren. Ich habe das geilste Pokémon irgendwie und kannst dann halt auch noch austauschen und ja, und auch noch die anderen Editionen holen, die eigentlich immer gleich sind, aber doch auch wieder nicht. Und naja, oder mit dem Pokewalker einfach joggen gehen und dann ein paar Items sammeln. Ein Pokerocker? Walker. Das ist ein Schrittzähler, so ähnlich wie der neue Nintendo 3DS. I see. Ja, genau. Und dann wird dein Pokémon dann davon auch stärker und du findest auch Pokémon und ja, kannst immer neuere Gegenden mit selteneren Viechern freischalten. Und ja, man muss schon sagen, obwohl ja Pokémon ist, steckt er doch wirklich hinter dem Spielprinzip selber ziemlich viel. Also es ist wirklich, wenn man da einfach so drauf losspielt, kann man vielleicht so die ersten zwei Trainer damit schaffen, aber irgendwann wird es dann schon so, dass man dann strategisch dann doch ein bisschen besser vorgehen muss, was man für welche Pokémon wählt, welche Elemente die zugehören, was macht die Trainer zwischendurch, was haben die halt für Pokémon. Und da merkt man halt schon, dass es dann schon wesentlich ausgereifter ist als einfach nur ja eine Art Merchandise-Spielerei. Und ja, trotz all den 1000 Spielen, die es dazu gibt, auch ja, macht es dann noch irgendwie auch Spaß, immer die neueste Edition auszuprobieren, weil die halt, sagen wir jetzt bei dem, ich glaube, bisher aktuellsten ist Black and White. Und da waren wir gerade schon mal vom Titel her. Und da ist es so, dass da die Spiele halt mit Tag und Nacht spielen. Und je nachdem, ob du jetzt besonders bei Black and White ist der Unterschied von den Editionen noch größer als bei den vorherigen. Du hast zum Beispiel bei Black sieht die Welt sehr tronnenmäßig aus. Und White eigentlich mehr so Klischee-Fantasy-haft, also mehr so bunt, niedlich. Und ja, dadurch ist schon alleine das Design halt ein bisschen mehr war unterschiedlich gestaltet. Und jetzt, ich habe Soul Silver, das ist dann im Gegensatz zu Hard Gold, ja, sieht es nicht anders aus. Man hat einfach nur Hard Gold, Hard Gold. Harto Gold. Ist da halt nicht so ein großer Unterschied oder halt, wie man sie noch von früher kennt. Rot, Blau und Gelb. Da war ja auch nicht, bis auf bei der Game-Edition, dass dein Gameboy mit dir sprechen konnte. Beziehungsweise Pikachu. Ich hasse dich. Ja, das so hat schon manchmal gesagt. Könnt ihr gar nicht spielen. Ich hab, aber auf jeden Fall ist es so eine Spielereihe oder halt ein Spiel. Ja, da kannst du dich irgendwie stundenlang mit beschäftigen, dann geht es dir auf den Keks. Legst es wieder weg, irgendwann denkst du, ah verdammt, ich will doch noch das Pokémon da fangen und dann spielst du wieder weiter und naja, kommst du nicht wirklich zu so einem Ende. Das ist das Problem bei Pokémon und ich glaube bei WoW auch. Ja, das ist FIFA, sage ich mal, für mich. Wenn man sich denkt, oh, bis zum nächsten Transferfenster willst du noch irgendwie schnell machen oder damit du da noch einen anderen Spieler transferieren kannst und so und ja, und so eine Halbserie dauert halt auch schon mal ein bisschen, wenn man da jedes Spiel spielt, dann mal in verschiedenen Pokalen dabei ist und kann ich verstehen. Also es ist dasselbe Prinzip halt für mich dann halt bei FIFA. Kannst du dann die Spieler auch erziehen? Man kann denen was beibringen, sag ich mal, mit Tackling. Nicht auf den Teppich kacken! Ey, hier Kagawa! Piss dich von der Decke, ey! Kaka, hör auf zu, Kaka. Die wurde im Bock. Nice. Ja, aber wo ich jetzt gerade schon WoW erwähnt habe, OW, es wurde ja vor kurzer Zeit das neue Addon nach Cataclysm angekündigt, und zwar Mists auf Pandaria mit Pandas. Und ja, die Fangemeinde ist da ja noch gespaltener als schon vorher, weil viele meinen, oh, das wird jetzt so Kinderkacke, warum denn Pandas? Und warum jetzt wird das Kinderkacke? Und ja, wiederum andere sagen, und ich muss sagen, ich finde es auch richtig cool gemacht, also der Trailer, den man bisher sehen konnte, und das war halt kein Render-Trailer, die ja eh immer episch sind, sondern war schon die Spielegrafik und spielt halt dann wieder auf einem neuen Kontinent, der echt schön designt wurde oder wird. Es ist ja noch, ich denke mal, lange in Produktion, Weihnachtsgeschäft 2012, vermute ich mal. Das ist dann halt irgendwie halt so eine Fantasy-asiatische Welt und ja, es ist mal ganz gespannt, wie es so wird, mit den Braumeistern Azeroth zu spielen, also mit den Panda-Bären, die Bier-Champions sind. Was ist da los? Lass dich nicht im Redefluss unterbrechen. Und das Interessante ist ja dann auch, dass die sogenannten Pets, die man ja sonst die ganze Zeit einfach immer nur bei sich geführt hat und weil sie halt hübsch aussahen, manche konnten Geräusche von sich geben, auch mehr aber auch nicht. Wo es gab welche, wie zum Beispiel Kaninchen, wenn dein Kaninchen ein anderes Kaninchen von einem Spieler trifft, dann gibt es ganz viele Kaninchen. Ja. Und die haben sich halt dann da vermehrt und hat man halt ganz viele Häschen. Aber die hatten sonst nicht wirklich eine Funktion. Und mit dem neuen Add-on ist geplant, dass die gegeneinander kämpfen können. Pokémon lässt grüßen. Und dass man sie sogar in freier Wildbahn fangen kann und trainieren kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie das halt dann im endgültigen Spiel überhaupt funktionieren soll, wenn man neben seinem eigenen Kar, den man ja auch hochlevelt und sozusagen ja trainiert auf Level 90 dann auch ab dem Addon, wie sie das dann halt auch mit den Pets machen wollen, weil der Jäger, also der sogenannte Jäger, die Klasse dort ja auch seinen Begleiter hat und den trainiert man ja auch hoch und ja, wahrscheinlich hat man dann noch mehr einfach hochzuleveln. Aber trotzdem sehr gespannt, weil also das Design von Pandaria ist wirklich sehr schön gemacht. Ja. Ich bin auch total irritiert, weil Michi die ganze Zeit Nachrichten schreibt. Könnt ihr nicht multitasken? Ja, wir haben Ping, Ping, Ping, Ping, Ping. Das kann man deaktivieren. Ping. Ihr könnt auch Text-to-Speech noch anmachen. Ping. Okay. Ping. Ich finde Pandas in World of Warcraft doof. Ping. Die gab es aber schon in Warcraft 3. Ping. Ping. Ja, aber das ist, jetzt ist es ja richtig, richtig doof. Wieso? Ja, weil die aussehen wie bei Kung Fu Panda. Ja, das ist natürlich ein Vorwurf, dass sie der momentan durchs Internet kreist, aber warum? Ich finde, es sieht cool aus irgendwie. Ich meine, wenn du so mit Panda, wenn du mit so einem Panda dann die Mobs, die du sonst so kennst, verprügeln kannst, ist doch voll cool. Pandas Mobs verprügeln. Gab es bei Tekken auch mal einen Panda als ja, Kämpfer? Das war geil. Akuma oder so. Das ist der Panda von dieser kleinen Chinesin. Wie hieß die nochmal? Ach, Ying der Chichu? Ist auf einmal geil. Ja, weil der kämpft. Ja. Und weil er auf ja. die Fresse haut. Aber ja? das können die Pandas auch. Weil der da verdammt auch. Fies aussieht. Außerdem sind ja. das, ja. Außerdem hatte der Krallen. So. Pandas mit Krallen sind cool. Die haben so auch lang Krallen. Waren die. So. Ja. Ich werde es schon sehen. Irgendwann wird Blizzard Werbung machen mit ja. Pandas sind ausgestorben. Aber in Azeroth, da gibt es noch welche. Soll ich mal eigentlich in Koba mal wieder mal? Soll ich ihm mal eine Nachricht schreiben? Ja, der soll mal versuchen, sich nochmal einzuloggen. Ach, der ist gar nicht da? Ja, nee, ja. Der hat sich mal testweise ausgeloggt, um zu gucken, ob vielleicht der Server... jetzt habe ich natürlich mein Handy ausgemacht. Schick ihm mal eine SMS. Hab ich denn meine Idee? Okay. Jetzt klopft Kuri die ganze Zeit. Lass mich rein, lass mich rein. Wollte ich nochmal lieber an. Ja. Oder so. Gute Idee. Ja. Ja, es wird ein Erfolg. Also ich glaube, World of Warcraft wird dann dadurch weiterhin noch Kohle bringen. Natürlich. Ja. Noch kleinere Kinder anziehen. Bin mal gespannt, wie sich jetzt Old Republic da schlagen wird. Gibt's da auch Pandas? Nee, da gibt's Lichtschwerter. Achso, ja. Also da habe ich sieht auch ja ganz schön scheiße aus. WoW-Spielern gehört, dass viele, also ich kenne das jetzt von der Gilde, wo ich momentan drin bin, die ist so leer geworden, weil viele jetzt zu Old Republic gewechselt Echt? Haben. Ja, und denke auch so, okay. Also viele haben das vorgehabt, ob sie das dann wirklich machen oder doch wieder zurückkommen. WoW weiterspielen. Also sie haben gesagt, sie wollen es mal testen oder sind die jetzt irgendwie im Beta-Test oder was? Ich weiß es nicht das genau. Das kommt da jetzt Mitte des Monats oder ja. kommt das jetzt nicht? Ach, ist das schon so bald? Nächste Woche oder Ende November kommt das so meine ich jetzt raus, ja. Ich weiß jetzt aber auch selbst auch nicht so genau, weil selbst ein Star Wars Online-Rollenspiel bringt mich nicht dazu, Online-Rollenspiele zu spielen. Ist auch besser. Also nicht, weil das kein vernünftiger Zeitvertreib ist, sondern weil... Was? Ja, okay. Nee, deswegen, ich wollte ja gerade sagen, es ist ein legitimes Spielerlebnis. Es ist aber das Problem, ich möchte in meinem Leben sehr viele Spiele spielen. Und es gibt so Sachen, da fällt auch StarCraft zum Beispiel drunter. Das ist ein Spiel, das spielt man das ganze Jahr durch. Bis das nächste StarCraft kommt oder die DLC oder keine Ahnung. Das sehe ich an 2-3 Kollegen. Die schreiben mich jede Woche einmal, willst du nicht mal wieder eine Runde StarCraft mitspielen? Und da denke ich mir, Leute, ich will auch mal neue Spiele spielen. Ja, das ist das Problem. Und wenn dann noch nächstes Jahr Guild Wars 2 rauskommt, ja... ist keiner mehr ansprechbar. Nee. Aber ich bin mal gespannt. Also ich werde mal ein bisschen auf jeden Fall verfolgen, wie sich auch Republic über Wasser über Wasser halten wird im Vergleich zu WoW. Ob es denn jetzt mal wirklich ein Online-Rollenspiel ist da draußen, was WoW übertrumpfen kann? Nicht unbedingt übertrumpfen, aber einfach sag ich mal, ein bisschen das Wasser abgraben kann, so vielleicht. Ja, man muss ja wirklich schon sagen, dass, obwohl WoW ja sehr alt ist und trotz der neuen Add-ons, wo die Grafiken ja wirklich auch sehr schön aufgefrischt werden und Texturen immer schöner werden, kommt es halt nicht, wenn man jetzt PlayStation 2 oder Xbox gewohnt ist, halt an die Grafiken heran. Und, klar, aber, das ist jetzt auch aber irgendwie trotzdem hat es so eine Faszination. Also es ist, wenn man es wirklich im Maße genießt, dann... Man muss ja auch sagen, wie lange gibt es das jetzt schon? Fast 10 Jahre muss WoW? Das World of War, ja. Fast 10? Nee, weniger. Ja, aber also, 2003, 4 oder 5 irgendwann kam das doch. Weiß ich gar nicht. Also es kommt ja mal so knapp alle zwei Jahre ein Add-on raus. Das ist dann jetzt das vierte Add-on. Ja, ich weiß, dass es halt in meiner Ausbildungszeit rauskam. Die begann 2003. Ich meine, 2004 kam es raus. Das kann sein, das weiß ich auch nicht, so lange her. 2004. Ja sind es ja fast schon 10 Jahre. Oh, was planen die wohl zum Jubiläum? Ja. Und hat geklappt? Nein. Du bist da. Pixel Pinata ist leider nicht da. Naja. Vielleicht sollte ich zum nächsten Mal ein kleines Tutorial mitschreiben. Ja, das wäre eine gute Idee. Das machen wir. Also, ne? Der erste Hoppenweg mal ist ein totaler Flop gewesen. Ach, ist immer beim ersten. Ja, aber wir schreiben das nächste Mal ein Tutorial. Ja, aber wir wollen ja immer wieder. Ja, und suchen vielleicht auch irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen Wochenendtermin oder irgendwie sonntags. Ja, aber Wochenendtermin, da gebe ich dem Ober recht. Das ist, glaube ich, teilweise noch schwieriger. Ja. Wenn man das macht, 2 Stunden mal abends noch reinzuschieben, also ja, das Wochenende. Da kannst du dann eben nach der Arbeit oder so, sag ich mal, eben nochmal sich treffen und dann was palabern. Wo ich jetzt gerade in Twitter aufgeschnappt habe, dass 2 Leute auch, die gerne mitgemacht hätten, jetzt erst nach Hause gekommen sind. Aber das ist echt. Ja, ist ja spät. Mediengestaltung, ich kenne das. Achso, noch einzuschlafen auf der Arbeit, oder? Also von mir aus können wir auch mal von 22 Uhr anmachen. Aber können wir auch gerne machen. Ja, aber das ist das schlecht für diejenigen, die morgens um 4:30 aufstehen müssen. Ah, okay. Ja, das geht halt nicht, ne? Deswegen. Irgendwas ist ja immer. Kollisionsabfrage Open Mic Night. Wir können ja auch richtig brutal von 20 bis 0 Uhr durchhauen. Nee, 4 Stunden, das hört sich doch kein Mensch an. Nee. Obwohl ich muss sagen, also zumindest 2 Stunden höre ich mir doch mal an, wenn ich an irgendwas arbeite. Das ist so richtig so. Du arbeitest an irgendwas und hörst du dann noch das Gebrabbel von Leuten an? Ja. Das ist richtig so die Alternative zum Radio. Das ist wirklich gut. Also wenn man ein Hörbuch zum Beispiel während der Arbeit hört, das ist halt super, super entspannt. Bei Hörbuch habe ich immer noch so das Problem, wenn ich dann wirklich konzentriert arbeite, verpasse ich Sachen vom Hörbuch. aber dieses Gebrabbel, das ist halt okay. Das ist nur um halt, also jetzt nicht, wenn es hochkonzentriert ist, aber wenn es halt irgendwie relativ stupide Arbeit ist. Also sind wir jetzt quasi gerade übergeschritten von der Arbeit ins private Reden oder weil es nach 22 Uhr ist? Nee. Ich hatte auch noch was zu erzählen. Weil, ja nicht. Wo ihr jetzt so Hörbuch gesagt habt, ich habe gestern auf YouTube das Hörbuch von Alexander Markus gefunden. Ja. Kennt ihr Alexander? Ja. Genau. Auf jeden. Alexander Markus, kennst du nicht? Was? Der Elektrolore-King? Der Elektrolore-King? Papaya. Ach so, doch. Genau, richtig. Der hat wohl ein Hörbuch rausgebracht und da gab es auf YouTube jetzt irgendwie 3 Folgen von. Ey. Oh. Das ist ein Ironiker vorm Herrn. Anders geht's nicht. Und dann habe ich auch ein neues Lied von ihm, also für mich neues Lied von ihm entdeckt auf YouTube. Der Hawaii-Toast-Song. Großes Kino. Wirklich schön. Aber egal, du hast noch was sagen. Ja, ich? Nee, Michi? Ja, ich. Oh, ja. Weil dann kann ich ja jetzt rauchen gehen. Obwohl, ich glaube, du kannst wirklich rauchen gehen, weil ich habe. Ich habe eigentlich hauptsächlich diese Woche damit zugebracht, mich mit To the Moon zu beschäftigen. Was ist das eigentlich? Ja, genau, was ist das? Ich habe es in Twitter gelesen. To the Moon ist ein, also es basiert auf so einer Rollenspiel-Engine, aber ist, hat einen relativ geringen Spielanteil. Also man ist ungefähr so, ist ein bisschen weniger noch als Trauma. Also es gibt Spielanteile, also sind relativ gering. Toto geht mal auf richtig gehen. Also das ist die Prämisse ist ungefähr so. Die Optik ist so Chrono-Trigger-mäßig, also richtig schön gepixelte Super Nintendo Rollenspielgrafik. Und man steuert Ärzte sind es nicht, sie sind zwar Doktoren von irgendeinem Fach. Aber die gehören halt zur Siegmund Corporation und die sind so ein bisschen drauf wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind tauchen auf dem Sterbebett von Leuten in deren Erinnerungen ein oder füllen denen ihren letzten Lebenswunsch. Und sie sind halt dann da so unterwegs zu diesem Haus und zu ihrem Klienten und der wünscht sich halt zum Mond zu fliegen. Also ist halt so ein ganz normaler Typ. Die reisen dann in seine letzte Erinnerung zurück und da sagt er denen, ja, ich möchte zum Mond fliegen. Da sagen die, ja, okay, ja, warum denn? Und dann meint er, weiß ich nicht. Und das Problem ist halt, die müssen ihn sozusagen in seine frühesten Erinnerungen diese diese Inception reinbringen. Bram! Nein, diesen Wunsch einpflanzen, dass er zum Mond fliegen möchte. Sodass sich aus seiner eigenen Lebensgeschichte logisch ergibt, dass er halt am Ende vor seinem Tod auf dem Mond ist. Und dazu müssen die halt so von Szene zu Szene rückwärts in sein Leben springen, bis in seine früheste Kindheit. Und und so lernt man als Spieler so das Leben dieses Johnny kennen. Das klingt richtig cool. Mhm. Ja, das ist auch richtig cool, weil es ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Das klingt nur noch besser. Ja, du siehst dann halt so auch in den, wenn du so 2-3 Erinnerungsfetzen zurück bist, dass er halt, gerade so lernst du auch seine Frau kennen, die River. Und, Oh, River. Nee, nicht River. Ja, ich muss jetzt an Firefly denken. Ja. Das ist eine andere River, aber die ist halt auch so ein bisschen, ne, ist ein bisschen strange und, Doch die. Also doch die River. Alle River, die strange ist. Nee, ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, die Hass hat halt das Asperger-Syndrom und das lernt man dann auch so ein bisschen kennen, hat man auch noch was zum Lernen mit dabei und, ja, es ist halt so richtig cool. Das gefällt mir. Wo gibt's das? Wo kann man sich das kaufen? Das gibt's. Also der Autor hat eine Steam-Version beantragt. Das ist noch nicht durch. Du kannst es entweder auf der Seite kaufen. Freebird Games heißt das. Das Ding. Und auch auf Desura kannst du das kaufen. Also Desura ist so ein bisschen der Indie-Ableger von Steam. Falls ihr das nicht kennt. Ja. Da ist auch den Hauptsong, den hat, Laura Shigura oder so gesungen. Das ist die Type, die auch den Endsong von Plants vs. Zombies gesungen hat. Falls den einer kennt. Also ist eine sehr, sehr rührende Geschichte. Man könnte jetzt natürlich sagen, ist ein bisschen wenig zu spielen, weil du bist hauptsächlich damit beschäftigt, diese Mementos einzusammeln, also so Erinnerungsgegenstände, über die man dann weiter zurück in die Vergangenheit springen kann und halt ab und zu mal so ein leichtes Memory-Rätsel zu lösen, sag ich mal, um diese Mementos zu dekodieren. Mhm. Aber es ist halt eine Story-driven Experience. Das ist cool, ne? Das klingt aber, wenn man deinen Twitter so liest, als wäre das Spiel irgendwie nur auf Südarabisch und es müsste erst von dir selber übersetzt werden oder so. Nee, das Spiel selber ist auf Englisch. Ja. Aber halt, da hat sich relativ schnell, hat dann irgendeiner mal so, ich würde das gerne auf Italienisch übersetzen, wie sieht's denn aus? Und dann habe ich auch so, eigentlich müsste man davon mal eine deutsche Version machen. Und dann habe ich das mal so ein bisschen mit an mich gerissen, da so ein Translation-Team aufzubauen und wir sind jetzt schön dabei, dieses Ding zu übersetzen. Besteht aus dir und Boris Schneider-Jone? Nein. Nee, also es sind so, das sind jetzt, glaube ich, aktiv übersetzen, sind da so vier Leute am Machen dran. Und das geht eigentlich relativ zügig voran. Das Ding hat leider 3000 Zeilen an Text ungefähr. Aber man hat ja sonst nichts zu tun. Wo du gerade von Indie-Games sprichst, ne? Was ich euch wirklich ganz dringend empfehlen kann, ist Dinner Date. Da habe ich schon von gehört. Das ist großartig. Ganz grob. Was ist das? ganz grob umrissen. Es geht um Typen, der richtet ein Abendessen her. Und wartet auf sein Date. Aber das kommt nicht. Also sitzt er da am Tisch und du kannst dann alle Gegenstände auf den Tisch irgendwie anklicken und kriegst dann immer seine Gedanken dazu zu hören. Und du erfährst nach und nach immer mehr über die Person. Mehr darf ich jetzt eigentlich nicht verraten. Auch nicht, wie die Geschichte ausgeht und ob das Date wirklich kommt und so weiter und so. Aber richtig coole Idee. Du sitzt tatsächlich wirklich nur an dem Tisch in dieser Küche und hast dann halt diesen leeren Tisch vor dir irgendwie und dieser Charakter verändert sich auch, also dir wird dann am Anfang noch so Hoffnung und hoffentlich kommt's bald und so weiter und so und mit der Zeit, wo er immer weiter wartet und so, ist das so, dass sein Charakter sich halt auch ein bisschen verändert und so weiter und sehr geil, also mehr darf ich nicht dazu sagen, es ist auch sehr kurz das Spiel, also das innerhalb von, ich weiß nicht, 20 halbe Stunde kann man es auf jeden Fall durchspielen. Aber sehr empfehlenswert und gibt es für, ich glaube, für 5 Euro bei Steam. Ist okay. Auf jeden Fall auch jeden Cent wert, weil es eins der interessantesten Indie-Games, die ich dieses Jahr gespielt habe. Auch mal eine Idee, die es jetzt nicht so gibt. Also es sind ja viele Indie-Games rausgekommen, die auf Mechanismen basieren, die man schon so kennt. Also Rollenspiel, Jump'n'Run und so weiter. Diese aber Dinner Date Fingerübung, sag ich. Ja, und Dinner Date ist jetzt natürlich nicht so bombenmäßig interaktiv. Ist aber von der Idee und auch vom Erlebnis her echt cool. Kann ich euch sehr empfehlen. Was ich euch hingegen nicht so sehr empfehlen kann, ich habe auch ein paar, Indie-Games gezockt in letzter Zeit, ist das Universe Sandbox. Das hatte ich mal in so einem Steam-Set genommen. Das ist eine Art Weltraum-Simulator. Allerdings nicht, dass du damit einen kleinen Raumschiff durch die Gegend fliegst, sondern du beeinflusst die Physik des Weltraums selbst. Und kannst zum Beispiel Universen aufeinander prallen lassen oder simulieren, dass ein Planet den anderen trifft und so weiter. Und als ich die Bilder und die Beschreibung dazu gesehen habe, habe ich gedacht, geil, das sieht ja mal sehr spannend und interessant aus. Aber es ist tatsächlich auch nicht mehr als das. Also es ist wirklich nur eine grafisch nicht besonders schön gemachte Simulation von ein bisschen Physik. Und wenn man jetzt nicht so besonders Astrologie oder Weltraum interessiert ist, dann ist das ziemlich uninteressant. Es ist aber gar nicht mal das Enttäuschendste. Es ist halt einfach so enttäuschend, dass dieses Spiel dir das auch visuell nicht besonders schön aufbereitet. Weil du hast dann, also was mich am meisten gestört hat, ist, dass du so eine Skybox hast, die einen total aufwendigen Weltraum darstellt, so Starship-mäßig mit ganz vielen Sternen und Milchstraße und alles und so. Und davor sind dann diese ganzen Polygone und 3D-Objekte. Und es sieht überhaupt nicht in irgendeiner Form realistisch aus. Das ist wie so ein Fantasie-Weltraum. Es ist einfach nicht schön gemacht. Also da hat jemand ein paar Sterne in die Skybox geschissen und das war's. Also ich weiß nicht, ich kenne mich in der Astrologie natürlich nicht so gut aus, um beurteilen zu können, wie realistisch das alles ist. Aber es ist, also für mich als jemand, der sich damit überhaupt nicht auskennt, also ich mag Science Fiction und so, aber wenn du keinen Plan davon hast, wie Masse sich im Weltraum verhält und so, dann ist es halt nicht besonders interessant. Und es gibt auch keine Aufgaben. Also es ist wirklich, es ist eine Simulation, wo du Szenarien ausprobieren kannst, aber die es wundert mich, dass es bei Steam auftaucht, weil es gibt keine Ziele zu erreichen. Irgendwie. Also sah für mich total geil aus. Ich habe gedacht, coole Idee, Universe Sandbox Weltraum beeinflussen, God Game und so weiter. Aber es gibt nicht wirklich was zu tun, sondern du wirst einfach nur so bestimmte Sachen aus, veränderst die Masse von dem Planeten, die Konsistenz, machst aus der Erde einen Gasplaneten und so und guckst mal, was geht. Aber das Spiel sagt ja auch nicht viel darüber, außer ein paar Daten rauszuwerfen und die grafische Darstellung ein bisschen zu verändern. Das fand ich total enttäuschend. Also, ja. Hätte echt ein bisschen mehr erwartet. Ja. Ich muss auch fast zugeben, es kommen sicherlich eine Menge super coole AAA-Titel raus, aber ich treibe mich in letzter Zeit sehr gerne so auf diesen Indie-Seiten rum. Ja. Also, ich habe auch so DIYGamer.com und wie sie alle haben, inzwischen im Feedreader. Und worauf ich auch wirklich gespannt bin, das soll noch dieses Jahr rauskommen, ist Blindside. Hast du davon schon mal gehört? Ich habe gehört, ja, aber erzähl noch mal. Das nennt sich ein Audio-Adventure-Game. Mhm. Audio-Adventure-Video-Game. Also einer der Designer war wohl davon inspiriert, dass der hatte irgendwann mal so während der Schulzeit so einen ganz fiesen Unfall im Chemieunterricht und war halt wirklich einige Zeit lang dadurch erblindet. Mhm. Und er wollte jetzt halt ein Spiel bauen, wo man wirklich auch jemand spielt, der blind ist und sich nur durch Audioinformationen fortbewegen kann. Ah ja, cool. Das fand ich eigentlich eine coole Sache. Das war, da gab es auch ein Kickstarter-Projekt zu, das ziemlich schnell sein Goal erreicht hat. Also man muss nicht mehr spenden, das kommt auf jeden Fall. Ja. Und es soll wohl auch noch bis Ende des Jahres rauskommen. Das ist cool, weil es gibt ja so Ansätze, gab es ja schon. Ne? Es gab ja so ein Ding, das hieß The Pit, das gibt es auf Xbox Live Arcade Indie Channel. Und das war so ein Ding, das war ganz einfach, du musstest dann in so einem dunklen Verlies, so ähnlich wie bei Star Wars, vor dem Monster flüchten. Konntest aber nicht sehen und konntest aber nur hören. Vor dem Gru. Genau, konntest dann halt einfach nur hören, wo dieses Monster sich befindet und musstest irgendwie aus diesem Kerker rauskommen. Ja. Und das klingt ja jetzt wie eine erweiterte Version davon. Also da weiß ich nicht, ob die irgendwas miteinander zu tun haben. Ja. Also es soll wohl auch dafür gebaut sein, dass man es halt über Kopfhörer spielt. Also es werden Surround-Anlagen unterstützt. aber die sind da ganz realistisch, dass nicht jeder Spieler eine Surround-Anlage hat. Also man wird es halt super auch mit Kopfhörern spielen können. Ich frage mich vor allem, wie das halt geht, weil ich sag mal immer, wenn ich Probleme damit hatte, was zu gucken, so im Dunkeln, da habe ich mich hauptsächlich durch das Tasten fortbewegt und nicht durch den Sound. Naja, mal gucken. Man ist ja auch nicht Batman. Catman. Catman, yeah. Ich freu mich auch total auf Fest. Mhm. Oh ja. Fest wird geil, oder? Fest wird auf jeden Fall geil. Cool. Ja, also allein, also ich finde das Spielprinzip cool, das ist ja im Grunde genommen sowas wie Nebulus, kennt ihr das noch? Oder Nebulus? Alt. Ja, alt, aber das war dieses Game, wo du mit diesem Schwein im Wesen, das auf zwei Beinen gelaufen ist, diesen Turm hochlaufen musstest. Und das war kennt ihr das noch? Das war ziemlich cool. Und das war auch damals eine ziemliche Grafikbombe, fand ich, weil das war irgendwie, hatte eine sehr räumliche Darstellung, obwohl das eigentlich halt auf einer Mega lief und so. Ganz geil. Und ich, das erinnert mich sehr daran, dass man zwischen diesen Perspektiven wechselt, so ähnlich wie bei Crush. Kennt ihr Crush? Nee. Echt nicht? Nee. Also Crush war ein PSP-Spiel, wo man zwischen 2D und 3D gewechselt hat. Und da kommt jetzt auch eine Nintendo 3DS-Version, sehr passend zum 3D. Und Fest scheint das ganz geschickt zu mischen mit den sehr coolen Oldschool-Grafiken. Also finde ich super schön den Stil. Was ich bei Fest ganz cool finde, also es gibt ja auch so zum Beispiel Paper Mario, was irgendwie auch so sagt, dass es zwischen 2D und 3D umschalten kann, aber es ist ja dennoch eigentlich ein 3D-Spiel einfach, was nur so tut, als wäre es 2D. Ja, genau. Bei Fest ist irgendwie so geil. Du kannst, glaube ich, die Kamera auch immer nur im 90-Grad-Winkel drehen und dann ist es auch wieder, wenn es zu Ende gedreht ist, 2D. Das ist irgendwie total krass. Also du hast keine stürzenden Linien mehr und auch keine Perspektive mehr, sondern es ist dann wirklich zweidimensional. Das ist irgendwie, irgendwas hat der Programmierer da gemacht, dass es total cool ist. Ja, ich finde, Musik ist auch sehr ansprechend und so, passt alles echt gut zusammen, aber ich habe das Gefühl, dass es echt eine halbe Ewigkeit schon in Entwicklung ist. Ja, ist es ja auch. Ja, Indie-Games, ja, schöne Sachen kommen da raus. Ich finde, das ist nur immer schade, dass es auch so viele Indie-Games gibt, die so viel zu sehr auf den alten Prinzipien aufbauen. Es gibt unglaublich viele Plattformer. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde, man kann das relativ natürlich, weil ich muss sagen, wenn, ich denke mal immer, die Leute lernen ja irgendwo zu programmieren. Ja. Und, auch diese Standard-Plattformer können eine Menge Spaß machen. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt, dass dieses Iconoclasts, was jetzt bald rauskommt, irgendwas davon gehört. Das ist von dem Typen, der Neu to Love gemacht hat. Aber Neu to Love kenne ich, das war cool. Ja. Also das ist ja der Sprite-Gott, sag ich jetzt mal. Ja. Der ist, der Mann. Und das ist ja eigentlich auch hauptsächlich ein super sauberer, super schön pixelig gezeichneter Plattformer. Da sind keine abgefahrenen Elemente drin. Es ist einfach schnell, spaßig und das muss es ja auch geben. Ich finde, Nachmachertitel sind natürlich nervig. Ja, es gibt coole Sachen. Es gibt zum Beispiel Saria, das fand ich sehr geil. Das ist von dem, der auch Knit Stories gemacht hat. Das ist ein sehr cooles Spiel. Kennt ihr das? Nee. Das ist so eine Art. Ihr kennt Flashback? Was? Ihr kennt Flashback? Puzzle-Plattform? Ja. Der Nachfolger von Another World. Richtig. Und in diese Kategorie kann man es einordnen. Ist auch ein Puzzle-Plattformer, nur dass du Mädchen spielst, das. Also es ist eine Abenteurerin und irgendwann fliegt die mit ihrem Raumschiff durch ein Portal und alle Menschen im Universum sind plötzlich verschwunden. Und sie macht sich auf die Suche nach irgendwelchen Menschen im Universum. Und es ist ziemlich cool gemacht, weil diese 2D-Elemente und die Hintergrundelemente, die sind, die Hintergrundelemente sind alles Fotografien, Makrofotografien. So, dann siehst du so Pflanzen aus Papier zum Beispiel oder so. Oder halt auch richtig pflanzen und im Vordergrund hast du dann so flache 2D-Elemente, die eigentlich mehr so relativ simpel ausgehalten sind. Aber das fügt sich alles ganz gut zusammen. Du hast echt den Eindruck, dass du dich durch verschiedene außerirdische Planeten bewegt. Und du hast auch relativ viel Freiheit. Also du kannst jeden Planeten völlig frei ansteuern. Es gibt keine genaue Reihenfolge, die du einhalten musst, sondern kannst im Prinzip überall hinreisen, wohin du willst. Fand ich ganz cool. Aber es gibt da einige Sachen, weiß nicht, also Indie Games können ja auch eine Spielwiese für neue Ideen sein und ich finde es dann immer schade, wenn das mehr so der Standardkram irgendwie ist. Ja, also ich meine, das ist ja wie bei Mainstream-Titeln halt auch, ist ja da halt auch schade, dass jedes zweite Spiel nur ein Butter-Game ist. Ja, aber zum Thema neue Ideen, hat einer von euch dieses eine Indie-Game gespielt? Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, leider, aber das ist sehr schade, weil das fand ich sehr cool. Das ist, du bist eine Pixel-Person und du hast da ein sehr, sehr breites Fenster und kannst dich nach rechts, links, unten, ja, unten, oben bewegen. Und du gehst so nach rechts und irgendwann triffst du eine Frau und dann ist da auch ein kleines Herzchen und dann kommt die Frau mit. Und du gehst halt immer weiter nach rechts. Irgendwann siehst du auch, dass du so kleine Schätze einsammeln kannst, kriegst dafür Punkte. Und wenn du ganz rechts angelangt bist, bist du halt tot, weil das ganz breite Fenster ist sozusagen dein Leben. Und du beginnst dein Leben als junger Mann irgendwie alleine, dann triffst du zwischendurch deine Frau und ganz am Ende stirbst du halt. Und hat das einer von euch gespielt? Weil das fand ich sehr schön. Das ist irgendwie so. Ich weiß, überleg gerade, wie das nochmal hieß, aber das ist gespielt, ja. Ich weiß es auch nicht mehr, das fand ich total cool. Weil irgendwie, es ist ja so, wenn du allein unterwegs bist, dein ganzes Leben lang, kommst du besser an diese ganzen Schätze ran und kriegst mehr die Punkte und so. Aber wenn du dich doch dafür entscheidest, mit der Dame durch die Gegend zu gehen, dann bist du zwar nicht mehr allein und musst nicht alleine sterben. Aber du kommst nicht so gut an die Punkte ran. Und das fand ich irgendwie ganz witzig so gemacht. Ja, ist eine schöne Allegorie so, aus Leben, aus Videospiel reduziert. Genau. Ja, aber das war echt ganz cool. Wie hieß denn das nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Michi, weißt du nicht, wie das hieß? Ich versuch's gerade so. Ich werd verrückt. Er sitzt irgendwo 300 Jahre vom Mikrofon im Bett. Ja. Ja. Ja, aber wir haben 10 durch. Ich glaube, ich würde sagen. Noch irgendwelche Schlussworte? Wir recherchieren nach den Spielnamen bis zum nächsten Mal. Ich mag Züge. Das ist schön. Wayne? Es gibt auch diese Trickserie, Thomas, die Lokomotiv-Dings. Boah, da kriegt man Albträume von, oder? I like nuclear weapon. Moment mal. Könnt ihr mit big butts in a game. Genau. Könnt ihr mit dem Zitat ich mag Züge nichts anfangen? Nee. Oh je, yeah, da müsst ihr unbedingt auf YouTube. Da müsst ihr unbedingt auf YouTube suchen. Ich mag nach Züge. What does it mean? Nein, ihr müsst schauen nach ASDF Movie. Also einfach nur die mittlere Reihe der Tastatur ASDF. Und dann Movie auf YouTube, fantastisch. Ah, es gibt dieses eine Video, was jetzt rausgekommen ist, dieses Musikvideo, wo ganz viele Internet-Memes auftauchen. Habt ihr das mal gesehen? Es kommen ja nicht viele Videos auf YouTube raus. Nur 24 Stunden, glaube ich, Mutter. Ja, aber habt ihr das gesehen? Habt ihr das in Twitter mal aufgeschnappt? Das ist sehr cool. Ich glaube nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele. Über 20 Memes in einem Musikvideo und das ist von so einer von einer jungen Band, die haben halt so Sachen wie diese fliegende Katze und ähnliche Sachen oder auch das mit diesem Meerrettich und so dann in einem Song untergepackt und auch die entsprechenden Lieder angespielt. Das ist ganz cool. Schönes Stück, müsst ihr mal suchen. Findet ihr garantiert auch sofort. Ja. Aber ich kann nicht damit anfangen mit Zügen. Mit Zügen kann ich nicht viel anfangen. Ja. Nach dem Film wirst du. Tja, ja, okay. Ja. Nun denn, ja, schade eigentlich ist, dass wir gar nicht separiert aufgenommen haben, jetzt nur unsere Kanäle wegen der Tonqualität. Ja, ist halt Passage! Lass uns aber durch den jemanden Kompressor, durch den das gleich jagen kann. Passage! Was? Passage! Passage! Das Spiel heißt Passage! Ach, das Spiel heißt, ach so, jetzt klick, klack. Jetzt ist der Groschen gefallen. Stimmt. Genau. Das war cool. Sehr cool, ja. Das war traurig, da sogar ein bisschen. Fand ich. Insbesondere, weil deine Partnerin immer zuerst stirbt. Ja, das stimmt. Das ist echt schade. Das wäre ja auch sonst doof. Was? Ja. Genau. Moment mal. Ja, denk mal, du kriegst ja das Ende gar nicht mehr mit. Oh, das ist das einfach nur übel. Oh. Frauenmörder. Das mal. Videospiellogiker. Ja. Das ist mein Schlusswort. Nee. Oh, dann habe ich ja nochmal Zeit, Sonic Generations selbst zu spielen. Zum nächsten Podcast. Yeah. Ich hab's ja schon durch. Ja, ich weiß, aber ich hab's nur zugeguckt. Ich hab mal gesprochen schon und Valentina. Tja. Hey, jetzt haben wir gar nicht über Dings gesprochen, über das neue Rayman. Origins. Bist ja eine Demo. Das können wir zum Abschluss noch machen, ne? Die Demo. Wer hat die Demo gespielt? Ich hab die schon geladen, aber noch nicht gespielt. Okay, dann machen wir mach ich jetzt, die Internet. Letzten 10 Minuten mache ich jetzt die PlayStation an. Erzähl was darüber. Mach die PlayStation an. Mach die Station an. Mach die PlayStation an. Mach die Station an. Ganz installiert das Update. Nein, habt ihr getrunken oder was? Ja, Tee. Gemeinsam. Was für ein Tee war das? Fenchel, ja, mit den Pilzen. Fenchel, Anis, Küche. Fenchelpilze. Ja, siehst du das hier? Wie bitte? Ja, und das zweite Pilz suche ich auch noch. Wow! Ich hab jetzt nur Xbox-Controller geliehen. Ja, Tante Käthe ist im Urlaub, oder wie war das? Sprichst du das Video? Ja. Nein. Was haltet ihr denn davon, dass Ezio Auditore ein spielbarer Charakter beim neuen Soul Calibur wird? Egal. Ja, ist mir auch egal. Ezio Auditore, die Mozzarella. Nur jetzt mal hier die Pause zu überbrücken. Die Umbaupause. Ich mag keine Beat'em-ups. Sagen wir so, ich finde echt. Ist jetzt irgendwie kein Kaufgrund, nicht? Für dich? Für mich ist ein Kaufgrund, dass Ezio Auditore im neuen Assassin's Creed mitspielt. Ha. Wer hätte das erwartet? Ubisoft. Jade Raymond. Der zweite Spieler muss jetzt gleich was drücken, ne? Was denn? Du. Was denn muss ich denn? Drück eine Taste. Jetzt bist du da. So. Wir haben den. Warte mal, Raymond. Drück eine Taste, du Opfer! Raymond. Drück die verdammte Taste, drück sie! Achso, man kann da jetzt immer wechseln, welchen Charakter man spielt oder wie? Ja, ihr könnt jetzt aussuchen, welchen ihr spielt und was dann. Ist das für Gnomi? Ja, hast du schon die Taste gedrückt? Aber habt ihr das noch gar nicht angezockt? Also, Demo, die kam, weiß nicht, jetzt Anfang der Woche oder jetzt gestern, ja, vorgestern war? Hey, du klaust mir die Mücken! Boah, und es ist so super. Ich liebe dieses Spiel. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was ihr auf dem Bildschirm seht, aber ich schaffe es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall super geil aus. Die Demo habe ich schon geladen, aber wollte ich erst noch mit dem Spieler zusammen anzocken, glaube ich. Das ist so witzig, weil ich mach mal ein bisschen leiser. Ich liebe dieses Spiel. Ich meine, allein dieser 2D-Stil ist richtig geil. Der sieht schön aus, ja. Ja. Das ist richtig geil. Also man hat ja, es sind ja einige Neuauflagen von älteren 2D-Dingern, das haben wir in letzter Zeit mal so gesehen, zum Beispiel Donkey Kong Returns. Und ich fand Donkey Kong Returns ein bisschen enttäuschend, weil das ja dieses 3D-Ding irgendwie ist und nicht so sehr an die alten Sachen erinnert. Und das Rayman, das ist echt, alles kommt ja 2D, also da gibt es keinen 3D-Bildschirm. So. Ja, das klingt nach Spaß auf jeden Fall. Würde ich auch vermuten. Wir können uns prügeln. Ja, genau, das soll wohl so ein bisschen von der Spielmechanik her ähnlich wie das New Super Mario Bros. Wii funktioniert. Also, ja, dass man da auch wegkloppen kann und so. Wie funktioniert? Wie? Ja, den Gedanken hatte ich jetzt aber auch gerade schon. Das ist genau richtig. Aber. Es wirkt halt irgendwie cooler als Mario Bros. Weil Mario Bros. Ist halt. Mario Brothers. Das klingt so ein bisschen wie ein Nickelodeon-Cartoon. Ja, wie Ren und Stimpy sieht das ein bisschen aus gerade. Das wäre ein geiler Cartoon-Spiel. Also Spiel. Cartoon-Spiel. Spiel. Ja, aber so sieht's ja aus. Ja, ich bin tot. Also das hat echt genau den gleichen Stil. Irgendwie. Das ist total überdreht. Sie singen jetzt Musik wie Dingelings. Wie heißt das nochmal? Patapon? Nee, nicht Patapon. Wie heißt denn das nochmal? Was denn? Das Abo-Spiel. Loco Roco. Genau. Die Musik, ne? Ja, hört sich gerade an, die Spectre. Ja, das sind so hochgepitchte Stimmen und so. Da oben ist noch eine Münze. Das klingt ja groovy. Müsst ihr auf jeden Fall mal anspielen. Super Spiel. Also sehr, sehr lustig. Ich freue mich tierisch. Das kommt ja jetzt am 24. glaube ich raus. Also in ein paar Tagen eigentlich. 2 Wochen. Es macht so viel Spaß. Ich finde die Demo, keine Ahnung, die ist ziemlich kurz. Das ist ein bisschen schade, man hat die Level sehr schnell durch. Man kriegt halt nur so einen kleinen Eindruck davon. Es gibt einen Jump'n'Run-Level, eins, wo du schießt. Praktisch, wenn einer vorgeht. Und, Oh, die haben so viel Spaß. Mann, ich fühle mich jetzt richtig einsam. Ja. Das ist allein zu Hause zu Recht. Und, eine männliche Träne. Tot oder lebend? Ja. Es gibt einen sehr coolen Mount Mesa Level, der hat mir auch sehr gut gefallen. War das so tot? Okay. Was? Aber sich über Move-Spiele beschweren. Naja, Move, ne? Ach, Move. Move! Move your ass. Move your hoof. Ich glaube, der Podcast ist hier zu Ende. Ja, ich glaube, wir können jetzt rausgehen. Ja. Aus dem Haus? Raus? Probieren wir das nächste Mal nochmal. Die Open Big Knife. Wir können einfach totschweigen, dass niemand da gewesen ist und mehrere Stimmen einsprechen. Das ist eine gute Idee. Ich bin für diese Vorschule von Bruce.